Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncommon Taste. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter uncommontaste.de. Ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Folge Uncommon Taste. Wir sind immer hier noch in Tübingen. Merlin, ja, hat, glaube ich, Probleme mit der Sommerhitze. Ich genieße momentan das schöne Wetter da draußen, das hin und wieder von ein paar Gewittern überbrückt wird. Aber ich fühle mich total wohl in diesem Wetter. Gleich mal zur Frage, Merlin, wie geht's dir denn heute so? Oh, ich bin eigentlich ganz zufrieden heute, aber ganz ehrlich, ich finde das Wetter völlig unerträglich. Ab 26 Grad höre ich auf, richtig zu funktionieren. Das ist tatsächlich so, dass ich das immer sage und alle belächeln das immer, aber wenn man mich dann tatsächlich mal erlebt bei dem Wetter, stellt man fest, dass ich tatsächlich wesentlich weniger Energie habe und eigentlich zu fast nichts zu gebrauchen bin. Ich bin etwas langsam im Gehirn. Also mit anderen Worten, seit einer Woche habe ich das Gefühl, da schlendert so ein Resident Evil Zombie durch unser Haus, so ein bisschen. Ja, es ist tatsächlich so, dass mich das echt ziemlich fertig macht und deswegen schon mal im Voraus Entschuldigung, falls ich heute nicht ganz so fit bin und zwischendurch mal irgendwelchen Quatsch erzähle oder irgendwie nicht ganz mitkriege, worum es gerade geht. Ich bin, wie gesagt, einfach, ich weiß auch nicht, diese Hitze, die macht mich völlig fertig. Ich bin so langsam am Zerlaufen und kaputt gehen. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Es könnte viel schlimmer sein und endlich ist der Sommer da. Da ist ja auch mal an sich was Gutes. So ein bisschen so ganz ohne Sommer geht es ja auch nicht, auch wenn ich mit 10 Grad weniger auch zufrieden wäre. Aber im Notfall kann man sie immer noch in den Keller verziehen. Ich habe gestern Nacht schon geplant, im Keller zu schlafen, nachdem es mir einfach zu warm war. Ich kurz mal mit, wo dann aufwecke und die Matratze aus ihrem Zimmer klaue. Wir haben da so eine Gästematratze und die in den Keller schleppe. Ja, all solche schönen Sachen. Damit beschäftige ich mich derzeit. Damit verbringe ich meine Tage. Darüber nachdenken, wie ich mich irgendwie in irgendeiner Form abkühlen kann und das Wetter hassen. Auf die Idee kommen, einen Ventilator zu kaufen, ist er noch nicht gekommen. Nee, noch nicht, ich weiß auch nicht genau warum. Selbst dafür bin ich zu Energie und kraftlos. Aber es ist ja schön, dass du immerhin das genießt. Das ist ja auch was. Dann ist wenigstens die Hälfte des Podcasts zufrieden und glücklich und fit und so. Das ist doch auch schön. Somit leider nur die Hälfte des Podcasts heute. Ja, richtig, genau. Aber naja, es ist, wie gesagt, ist ja Meckern auf hohem Niveau. Richtig. Und außerhalb des Wetters gab es ja trotzdem auch noch Videospiele. Richtig. Mel und ich haben jetzt so ein bisschen angefangen, League of Legends zu spielen, falls es einige von euch kennen, wovon ich einfach mal ausgehe. Und es ist eigentlich ganz lustig, ja, hat uns ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber wir haben jetzt ein paar Partien gespielt und es ist eigentlich ganz lustig, also... Genau, ja, ich wollte es auch am Ende nochmal erwähnen, aber wenn du das jetzt einfach schon am Anfang machst, dann machen wir es einfach jetzt auch nochmal. Genau, wir spielen League of Legends und das ist tatsächlich ziemlich unterhaltsam, das Ganze. Und falls einer Bock hat, mit uns zu spielen, dann könnt ihr uns vielleicht auch einfach adden, wenn ihr auch am Zocken seid. Mich findet ihr unter Marty McNord. Wir werden vielleicht einfach nochmal eine genaue Schreibweise davon irgendwie in den Post mit reinpacken. Weil es tatsächlich ziemlich unterhaltsam ist, muss ich sagen. Also ja, wie Joe schon gesagt hat, ich glaube, wir waren beide ziemlich überrascht, dass es, also... überrascht, dass es Spaß macht, naja, in Anführungsstrichen, aber dass es uns Spaß macht halt, hat schon einen Grund, dass wir das jetzt 3 oder 4 oder 5 Jahre, wie lange es das Spiel jetzt schon gibt, noch nicht gespielt haben bisher. Aber jetzt doch tatsächlich ist es doch sehr, sehr kurzweilig und cool, muss ich sagen. Also vielleicht schafft man ja immer die eine oder andere Partie zusammen. Joe und ich sind jetzt beide unterwegs und vermöbeln andere Champions. Macht tatsächlich sehr viel Laune. Ja, aber kommen wir jetzt gleich mal zum, ja... ernsten Teil des Podcasts. Der Ernst in Anführungsstrichen vor allem. Wir haben natürlich auch diese Woche wieder News aus der aktuellen Videospielwelt für euch. Diese Woche nicht so viele, weil es zugegebenermaßen in den letzten 2 Wochen mal wieder nicht so viel gab. Ich denke mal, das typische Sommerloch hat jetzt wirklich angefangen. Nach der E3 und vor der Gamescom. Und deswegen werden wir heute nur 2 News haben. Ich werde euch noch kurz sagen, um was es gehen soll. Also zum einen mal... ist Microsoft mal wieder im Fokus. Sie haben eine neue 180-Grad-Wende gedreht, nachdem sie schon mal eine gedreht haben und erleichtern jetzt auch das Self-Publishing oder ermöglichen jetzt auch das Self-Publishing für Indie-Developer, was ja vorher immer stark kritisiert wurde an Microsofts Indie-Konzept, dass es eben nicht möglich war. Und als zweite News haben wir noch, dass der Chef von Eidos Montreal, nämlich Stéphane Dastous, überraschend zurückgetreten ist, aufgrund von Differenzen mit Square Enix. Was es damit auf sich hat und was da genau passiert ist, dazu kommen wir später. Und nachher werden wir als Hauptthema noch meiner Meinung nach recht aktuelle Debatte angehen, und zwar die Debatte um Schwierigkeitsgrad in Spielen. Also ungefähr, wie schwer sind Spiele heutzutage? Sind sie wirklich zu leicht, wie viele sagen? Was halten wir von Schwierigkeitsgrad? Wie schwer müssen Spiele für uns sein oder sollten Spiele für uns sein? Welchen Einfluss haben sie auf den Spielspaß, je nach Spielgenre und so weiter? Dazu werden wir dann nachher kommen in unserem Hauptthema und 2 Tasties am Ende und dementsprechend eine ganz normale Uncommon Taste Folge für euch. Dann würde ich fast mal sagen, Merlin, start mal mit der News-Sektion. Ja, machen wir das. Und fangen wir auch gleich mal mit Microsoft an. Es ist tatsächlich recht lustig, wie ausführlich und oft wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten über Microsoft geredet haben, immer weil es immer irgendwas zu sagen gab dazu. Das können natürlich durchaus positiv sein. Und in diesem Fall ist es natürlich auch grundlegend nicht schlecht, dass sie hier von einer oft kritisierten Politik irgendwie abweichen. Ja, es geht nämlich um Self-Publishing, wie du gerade schon gesagt hast. Und es ist natürlich nicht misszuverstehen, dass es jetzt eine zweite 180-Grad-Wende gab, Von weil der dann wären sie wieder am Anfang. 180-Grad-Wende. Richtig. Nee, es geht einfach nur um ein anderes Thema. Sie haben ja schon, was DRM angeht und Always Online und solche Sachen, schon ja, wie den 180 hingelegt, wie wir schon vor 2 Wochen besprochen haben hier auch im Podcast. Und jetzt geht es diesmal um ja, die Self-Publishing-Rechte, die Indie-Developer mittlerweile dann jetzt mit der nächsten Generation haben werden, die sie vorher eben nicht hatten. Es gab vor einigen Tagen da eine Story auf Game Informer, wo es hieß, dass ja, quasi es gäbe Gerüchte und man wisse aus sicherer Quelle, dass eben Self-Publishing ermöglicht werden soll von Microsoft-Seite aus. Kurz danach gab es da noch ein offizielles Statement von Mark Witten. Und jetzt ist damit also klar, dass es tatsächlich der Fall ist. Es wird also auf der Xbox One erlaubt werden. Grundlegend ist es so, dass die Devs bestimmen können, wann Release-Date ist und wie der Preis aussieht. Der ganze Zertifikationsprozess wurde enorm gestrafft, weil das an vorher eben beinhaltet hat, dass Microsoft sehr ausführlich und gründlich in den Codes der einzelnen Spiele geguckt hat. Das werden sich jetzt ersparen und peilen, so wie es aussieht, wohl eine 14-Tage-Schwelle dafür an, so ähnlich wie es quasi bei iTunes der Fall ist, wenn da was veröffentlicht werden soll, was Apps und so angeht. Hat mehr immer diese 14-Tage Turnaround-Schwelle quasi, wo eben dann von Apple geprüft wird, was den Inhalt angeht, und dann wird es freigegeben. So ähnlich will Microsoft das anscheinend auch machen. Außerdem haben sie davon gesprochen, dass es anscheinend möglich sein soll, eine normale Konsole zu einer Debug-Konsole umzubauen. Das ist wahrscheinlich so für Indie-Developer an sich eigentlich das Interessanteste. Also Microsoft kann von extern eine Konsolen-ID freischalten für die Nutzung von Pre-Release-Codes, was normalerweise logischerweise nicht möglich wäre. Also ich meine, Debug-Konsolen sind eben die bei den Devs sind, damit sie damit entwickeln können und gegebenenfalls ab und an nochmal bei dem einen oder anderen Journalisten, damit er eben technisch darüber schreiben kann. Sonst sind die halt super selten, aber anscheinend soll es so laufen, zumindest dem Idealbild nach, dass eben jede Konsole potenziell zu einer Debug-Konsole freigegeben werden kann, sodass man mit jeder Konsole entwickeln kann. Das ist tatsächlich relativ cool, wie ich finde. Es gibt jetzt allerdings auch schon gleich ja, die erste Kritik, die dazu geäußert wurde. Namentlich war das hauptsächlich Brian Provenciano. Das ist der Lead-Developer von Retro City Rampage. Das wird dem einen oder anderen bestimmt was sagen. Das war eins der bekannteren Videospiele so der letzten Jahre. Und der hat schon gleich gesagt, naja, das muss man alles mit Vorsicht genießen. Grundlegend, und da hat er auf jeden Fall recht gehabt, hat dann auch gleich mal umrissen, inwiefern das eben eine gewisse Einschränkung auch hat. Und ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt mit seinen Worten sagen, das können wir auch selber sagen. Und wenn man dann nämlich dahinter blickt, dann sieht man das auch, dass es doch tatsächlich so ist, dass es eben nicht ganz so frei ist, das System, wie man das ja letztendlich auch erwarten konnte, wie es zum Beispiel bei Sony der Fall ist, auf der PlayStation, beziehungsweise einfach natürlich auch über Steam oder derartige Sachen. Es ist zum einen so, dass die Developer nicht die komplette Bandbreite der Xbox One nutzen werden können, was Hardware zum Beispiel angeht. Da wird es anscheinend einige Einschränkungen geben. Spezifisch dazu weiß man noch nicht genau, aber definitiv wird das wohl der Fall sein. Und außerdem müssen die Developer gleichzeitig auf jeden Fall für Windows 8 als Plattform entwickeln. Einfach weil Microsoft damit natürlich das eigene Betriebssystem pushen will, das spielemäßig sowieso, um ehrlich zu sein, relativ vernachlässigt wird. Windows 7 ist da immer noch die absolut erste Wahl und das wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft so fortsetzen. Zumindest scheint Microsoft damit zu rechnen. Und auch, ehrlich gesagt, alle Anzeichen deuten darauf hin, sodass sie eben dadurch quasi auch noch ein bisschen den Windows Store pushen wollen, um damit sie eben auch da Indie-Projekte vertreiben können. Grundlegend ist das, ja, sage ich jetzt erstmal, finde ich persönlich gar nicht so schlecht, dass sie eben das Self-Publishing jetzt erlauben. Es war einfach, sagen wir jetzt mal, an der Zeit. Ich finde, auch da gebührt Microsoft jetzt nicht viel Lob, um etwas zu tun, was sie schon längst hätten tun sollen. Trotzdem gut natürlich, dass es passiert ist, was ich natürlich aber auch trotzdem nachvollziehen kann, und das ist eben auch etwas, was eben der Brian Provenciano besonders betont hat, ist eben, dass man damit nicht, und wie wir das ja auch schon bei der letzten 180-Grad-Wende gesagt haben, bitte nicht vergessen soll, ne, wie die eigentliche Politik von Microsoft war, und auch nicht aus den Augen verlieren soll, dass es auch immer noch Einschränkungen gibt, und zwar mehr, als es auf anderen Plattformen der Fall ist, mit dieser Wende jetzt. Und dass man eben nicht einfach so drüber hinwegsehen sollte, dass es eben bis vor kurzem noch anders war und dass Microsoft sich hier mal wieder nur dem Druck, sagen wir mal, ja, des Finanzmarkts beziehungsweise dem Druck der Wirtschaft beugt und viel weniger irgendwie wirklich auf Fans hört. Was mir auch wieder aufgefallen ist, und das möchte ich jetzt nochmal gerne wiederholen, weil ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, und es mir wieder aufgefallen ist, auch wieder hat mir nicht gefallen, wie die Pressemitteilung gehandhabt wurde. Wieder hatte das so einen sehr selbstgefälligen Ton von wegen, ja, wir wissen und ja, wir wollen und Microsoft hat mal wieder eine klasse Idee gehabt und die bringen wir euch jetzt. Das ist ja etwas, was mir grundlegend nicht gefallen gefallen hat, irgendwie ganz namentlich, ich zitiere das jetzt einfach mal kurz, was der Mark Witten in der Pressemitteilung gesagt hat: Our vision is that every person can be a creator, that every Xbox can be used for development, that every game and experience can take advantage of all the features of Xbox One and Xbox Live, was man vor allem jetzt mal in Anführungsstriche setzen muss. This means self-publishing und so weiter und so fort. Das heißt, es klingt schon wieder so nach diesem, unsere Vision von der Next Gen quasi ist, dass jede Person, ne, kreativ sein kann und erschaffen kann und dass jede Xbox One dafür genutzt werden kann, um eben zu developen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist eben das nicht ihre Vision. Wenn das ihre Vision gewesen wäre, dann hätten sie das gleich so gemacht. Und nicht von Anfang an gesagt, nein, es wird kein Self-Publishing geben, um dann jetzt plötzlich zu sagen, ach ja, übrigens, unsere Vision für die nächste Generation ist folgendes und wir haben vorher euch nur vergessen, das zu sagen und genau das Gegenteil behauptet. Das ist einfach, finde ich, offensichtlich gelogen, dass das deren Vision wirklich war. Und ich finde es einfach traurig und schade, dass man nicht einfach sagen kann, hey, wir haben uns entschieden, etwas anders zu machen, als vorher geplant worden, sind der Meinung, dass es so besser ist. Also man kann das einfach wesentlich besser rüberbringen, finde ich. Und das ist eigentlich das, was mich da am meisten stört. Ganz abgesehen davon, dass es eben, wie gesagt, noch trotzdem immer noch Einschränkungen gibt in dem Bereich und mehr Einschränkungen als eben auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel der PlayStation oder bei Steam. Aber das war natürlich mir trotzdem wieder so eine, sagen wir mal, Kontroverse irgendwie die letzten Tage. Was hältst du denn von der ganzen Geschichte? Ich glaube, meine Meinung kann man eigentlich recht, ja, gut zusammenfassen mit dem, was ich eigentlich auch schon zur letzten 180-Grad-Wende auch gesagt habe. Ich meine, letztendlich ist es klar, es ist schön zu sehen, dass Kritik anscheinend irgendwie noch bei denen ankommt, in dem Sinne, dass sie genau gesehen haben, okay, wenn wir so weitermachen, verlieren wir vielleicht noch ein bisschen mehr an die, sozusagen an Sony, als wir eh schon tun und müssen jetzt dem Druck sozusagen beugen. Und ich glaube, letztendlich ist es für die Indie-Entwickler und vielleicht auch für Spiele an sich vielleicht eine ganz gute Sache, dass jetzt Self-Publishing erlaubt ist. Aber ich stimme dir da auch völlig zu. Also die Art und Weise, wie das halt gehandelt wird, ist halt, also ich würde mir da ein bisschen mehr Demut und Reue für, oder was Reue, also ein bisschen mehr Demut auf jeden Fall von Microsoft einfach wünschen, dass man sich eben nicht, wie du eben gesagt hast, hinstellen, sagen, okay, wir präsentieren euch jetzt die beste Idee, die wir je hatten, nämlich das, was die anderen schon lange hatten, und ja, und hoffen dann einfach, dass alle übersehen, dass es alles halt so, ja, wie du auch schon gesagt hast, alle haben schon gesehen, was ihre Vision eigentlich war. Die Vision, die sie hatten, als sie die Xbox One vorgestellt haben, wenn man sich jetzt davon ansieht, wie viel von dieser tollen Vision, die sie damals vorgestellt haben, übrig geblieben ist, nämlich ungefähr nichts. Muss man sich schon fragen, welchen Wert das jetzt noch hat, wenn Microsoft jetzt hinstellt, sagt, unsere Vision ist, dass jeder that everyone can be a creator. Also mittlerweile kannst du das, die Worte von Microsoft in dem Sinne natürlich auch gar nicht mehr auf die Goldwaage, also gar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Das tue ich auch irgendwie gar nicht mehr. Auch diese Restriktion, klar, trotz dieser Restriktion immer noch gut, dass jetzt zumindest diese eine Hürde für Indie-Entwickler weggefallen ist. Aber ja, ich weiß auch schon von einigen Indie-Entwicklern, dass sie gesagt haben, sie sind jetzt trotzdem erstmal noch skeptisch. Genauso wie ich bei der letzten 180 Grad, wenn ich auch schon gesagt habe, wenn dir einmal ein vergifteter Apfel angeboten wurde, dann bist du vorsichtig beim nächsten Apfel. Ja. Einfach mal abwarten, wie das jetzt weitergeht. Ich sehe das Ganze also wieder mit gemischten Gefühlen und bin der Meinung, man könnte die Xbox mittlerweile eigentlich auch fast schon wirklich in Xbox One 80 umbenennen, weil das ist wie bei Windows Vista damals. Der Name One ist jetzt wahrscheinlich schon behaftet mit der ursprünglichen Version, die One hatte. Ja. Und 180 ist natürlich vielleicht ein bisschen sarkastisch gemeint, aber es wird auf jeden Fall besser zu dieser Konsole passen. Ja, ich muss auch sagen, was mich vor allem auch nochmal stört, um das nochmal so kurz anzuschließen und dann sind wir, denke ich, auch durch mit dem Thema, aber was mich auch ein bisschen stört, ist, dass es tatsächlich jetzt auch so im Nachhinein nochmal nachgeschoben wurde. Es gab schon mal eine große Ankündigung für Dinge, die sie ändern wollen. Man hätte das zumindest, um ein bisschen den Ruf zu wahren vielleicht, in eine Meldung packen können und nicht irgendwie jetzt so nach und nach immer mal wieder sowas machen. Das trägt definitiv nicht zum Ruf von Microsoft bei und macht die ganze Firma halt auch ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, wenn man halt so offen und groß präsentiert, was man eben mit der Konsole vorhat, um dann im Nachhinein so Stück für Stück vor allem die Sachen wieder umzuwerfen, dann kann man sich jetzt auch nicht 100% sicher sein, wie es wirklich mit dem Self-Publishing läuft. Klar wollen sie das jetzt machen, aber sie wollten auch mal eine ganz andere Sache machen, ne? Also man ist einfach schwer, Microsoft jetzt da wirklich 100% ernst und beim Wort zu nehmen und zu sagen, okay, das wird jetzt genauso laufen, wer weiß, was noch alles passiert. Ich denke auch, dass da einige Leute durchaus immer noch skeptisch und vorsichtig sind. Und ja, wie ich jetzt der Brian Provenciano, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat auch schon gesagt, er hatte schon seine Erfahrung mit Microsoft und das Schlimmste, was er damals in seiner Karriere, hat er sogar gesagt, jemals quasi erleben musste als Spielentwickler, war die Zeit, wo er versucht hat, eben Retro City Rampage auf der Xbox 360 zu publishen. Er meinte, das war ein absoluter Albtraum und er wird einfach deswegen auch aus Prinzip sich keine Xbox One kaufen und auch nicht mit Microsoft in der Hinsicht zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist nicht der Einzige in der Industrie, der da quasi so ein bisschen, ne, das gebrannte Kind scheut das Feuer, sagt, naja, selbst wenn das jetzt kommt, so richtig zufrieden war ich da mit der bislang mit der Zusammenarbeit mit Microsoft nicht und ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob sich das jetzt groß geändert hat. Aber naja, mal wieder so ein bisschen Microsoft-Bashing und... Man muss natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das auf der letzten Folge noch zu genannt wurde, aber es gibt ja im Internet momentan auch eine Petition von Leuten, die alte Xbox One sich wieder herwünschen. Also sie wollen den 180 vom 180. Ja, weiß nicht. Ich habe mich erstmal ein bisschen amüsiert darüber und wenn man sich aber dann die Kommentare durchliest, manche meinen es ernst, manche schreiben dann ganz lustige Kommentare wie... Ja, ich unterstütze das, weil ich einfach lustig fände, wie das dann passieren würde. Schon. Ganz ehrlich, ja, das ist, glaube ich, nichts, was man wirklich ernst nehmen kann. Unterhaltsam ist natürlich trotzdem auf jeden Fall. Es war vor allem auch die Argumentation, die eben so der ein oder andere da hat. Also, falls euch das interessiert, das ist, glaube ich, nicht besonders schwer zu finden. Sucht einfach mal danach im Internet. Das ist, oder wir packen vielleicht einfach mal einen Link in die Shownotes quasi. Dann könnt ihr euch das mal angucken quasi, dass es doch tatsächlich ein paar Leute gibt, die sich das zurückwünschen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter euch, der das tatsächlich auch gar nicht so schlecht fand. Wer weiß. Aber unsere Meinung dazu sollte ja mittlerweile auch klar sein. Dann würde ich sagen, gehen wir auch weiter zu Eidos, ja. Beziehungsweise Square Enix, die jetzt in den Nachrichten waren. Ja, genau. Und zwar, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist der Gründer und Studiomanager von Eidos Montreal, nämlich Stefan Dastus, zurückgetreten. Seiner Meinung nach aufgrund von Differenzen mit der Mutterfirma Square Enix. Und zwar hat er gemeint, dass nach dem finanziell schlechten letzten Jahr für Square Enix Europe, wozu das Eidos-Hauptquartier in London sowie Eidos Montreal eben gehören, man Differenzen mit Square Enix darüber gehabt hat, wie man diese Situation ändern könnte, also wie man jetzt nochmal versuchen kann, diesen Verlust von letztem Jahr wieder aufzufangen beziehungsweise wieder gewinnen zu fahren. Da gab es extreme Differenzen gegeben zwischen beiden Parteien. Dastus wirft Square Enix vor, dass es bei Square Enix an Führungsqualität fehlt, dass es an Mut zu Innovationen oder etwas riskanteren Innovationen fehlt, dass vor allem aber auch Kommunikation fehlt. Und zwar hat er gemeint, dass Square Enix ja momentan, wie manche vielleicht wissen, in einem Restrukturierungsprozess sich befindet. Und zwar hat Square Enix als gesamtes Unternehmen letztes Jahr sehr viel Verlust gemacht und als Konsequenz daraus ist dann auch der CEO von Square Enix, Yuji Wada, zurückgetreten und Yusuke Matsuda hat ihn dann ersetzt und natürlich im Zuge dieser Restrukturierung sollte auch Eidos ein bisschen restrukturiert werden und Dastus hat gemeint, dass er mit Restrukturierung an sich kein Problem hat, er aber ein Problem damit hat, wenn er an wichtigen Entscheidungen, was Restrukturierung innerhalb Eidos angeht, nicht mit beteiligt ist, beziehungsweise auch gar nicht gefragt wird. Also seine Meinung in dem Sinne überhaupt nicht zählt und er einfach nur, das ausführen soll, was die Leute über ihm sagen, was er halt nicht in Ordnung findet. Er hat auch nicht das Gefühl, dass die Restrukturierung, wie sie momentan von Square Enix geführt wird, in irgendeiner Weise einer bestimmten Strategie folgt. Also wörtlich gesehen hat er das Gefühl, dass die Restrukturierung momentan genauso viel Sinn macht wie die Story von Metal Gear Solid 2. Hat dann auch noch gesagt, dass viele Dinge in der Vergangenheit ein bisschen schlecht gelaufen sind. Also er hat gemeint, Eidos hatte in den letzten Jahren 3 größere AAA-Produktionen. Ich glaube, er meint damit Deus Ex Human Revolution, Hitman Absolution und Tomb Raider. Und dass er gesagt hat, diese 3 Spiele haben die Qualität, richtig gute Verkaufszahlen zu generieren, dass das aber nicht gelungen ist. Und er dann Square Enix halbwegs dafür verantwortlich gemacht hat, indem er gesagt hat, Square Enix musste noch lernen, wie man Spiele verkauft. Eben genau diese ganzen Sachen, die ich jetzt aufgeführt habe, haben ihm am Ende dazu geführt, dass er diese schwere Entscheidung getroffen hat, nämlich Eidos Montreal zu verlassen. Er ist aber trotzdem optimistisch, was das momentane Projekt von Eidos Montreal angeht, nämlich das neue Thief, weil er Vertrauen hat in die Qualität der Entwickler und dass sie es schaffen werden, mit Thief richtig gute Verkaufszahlen zu generieren, auf richtig gute Reviews. Meine Meinung dazu ist, ich glaube, es ist... Ich kann schon verstehen, dass sowas passiert ist. Also Square Enix ist ja momentan auch in so einer Situation, wo man das oft das Gefühl hat, dass da nicht wirklich viel irgendwie zusammenläuft. Also wir hatten das ja auch schon oft im Podcast thematisiert, wobei da vor allem die japanische Sparte, in Betracht gezogen haben. Dass es natürlich bei Eidos auch nicht so gut lief, hat man, glaube ich, gemerkt, als herauskam, dass die Tomb Raider-Verkaufszahlen laut Eidos nicht ganz so zufriedenstellend waren. Also es hat sich anscheinend weltweit über 3 Millionen Mal verkauft, aber das hat anscheinend nicht annähernd gereicht, um irgendwie profitabel zu sein. Wir haben auch schon mal gesagt, wir finden es sehr schwer einzuschätzen, wie viel solche AAA-Produktionen heutzutage kosten, wie viel oder wie oft sie sich eigentlich verkaufen müssten, um eben wirklich Profit zu machen. Deswegen kann ich da dazu nicht sagen, inwiefern diese 3 Spiele, die ich jetzt vorhin genannt habe, wirklich jetzt Verluste waren, aber anscheinend waren sie es. Mhm. Kann aber nicht so ganz nachvollziehen, ob Square oder bin mir nicht so ganz sicher, ob man Square Enix jetzt dafür verantwortlich machen müsste als Publisher, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Spiele relativ gut und stark beworben wurden, vor allem halt Tomb Raider, wo es auch einen kleinen Hype dazu gab. Also ich kann nicht behaupten, dass jetzt irgendwie Square Enix da beim Marketing bei Tomb Raider vielleicht was falsch gemacht hätte. Dementsprechend, da bin ich vielleicht ein bisschen skeptisch, ob das wirklich zutrifft. Bei der fehlenden Kommunikation und so, ja, ist schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn das wirklich der Fall gewesen ist, dass ich dann auch keine Lust mehr gehabt hätte, in dem Unternehmen zu arbeiten. Wenn das wirklich der Fall ist, dann, ja, was soll ich sagen, läuft halt immer noch gewaltig was schief und Square Enix müsste sich echt überlegen, ob sie bei dieser Restrukturierung momentan wirklich das Richtige tun. Ich kann das nicht sagen, weil ich keine Details dazu habe, was sie da genau machen. Kann aber nur hoffen, dass das vielleicht so ein bisschen so ein, ja, der Schuss von Bug war so ein bisschen und sie jetzt auch merken, da sie müssen auf jeden Fall die Leute von Eidos mehr mit einbeziehen, sie müssen die Basis mit einbeziehen. Das funktioniert nicht einfach nur so von oben herab, dieses klar gestrickte hierarchische Modell. Aber wie gesagt, ich möchte da auch gar nicht so viel rumspekulieren, weil ich einfach de facto nicht genug dazu weiß, wie sie jetzt genau restrukturieren. Fakt ist, dass das Ganze ja ein bisschen schlechtes Licht momentan auf Square Enix wirft und man muss jetzt mal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Vor allem auch mit Thief. Und ich glaube, seine Aussage zu Thief würde dich wahrscheinlich nicht so gefreut haben. Ja. Oder du würdest dem nicht so zustimmen, glaube ich. Ach, naja, gut, ich meine, das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit der Qualität der Produktion zu tun, sondern eher damit, welche Richtung sie damit eingeschlagen haben. Das ist ja so mein großer Kritikpunkt. Also ich bin nicht der Meinung, dass Thief ein schlechtes Spiel wird. Ich bin der Meinung, Thief wird ein schlechtes Thief. Aber das ist jetzt unabhängig davon. Aber ja, klar, also ich denke, du hast das alles schon ganz gut gesagt und da kann ich, glaube ich, auch gar nicht so viel zu anfügen. Grundlegend bin ich auch der Meinung, dass es, die meisten Kritikpunkte kann man nicht viel zu sagen, zu dem, was das Marketing zum Beispiel angeht. Hitman Absolution und auch Tomb Raider habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung, weil die beiden jetzt auch die neueren der Spiele sind. Deus Ex Human Revolution habe ich nicht mehr ganz so genau im Kopf, aber auch da bin ich der Meinung, dass da eigentlich genug mediale Aufmerksamkeit geherrscht hat. Gerade Tomb Raider war mit dem Release-Trailer sofort irgendwie bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten auf dem Radar, war auch definitiv eins der meisterwarteten Spiele irgendwie so für das Spielejahr. Das heißt also, ich würde jetzt auch ebenfalls nicht sagen, dass das in irgendeiner Form jetzt Square Enix anzulasten wäre, dass da irgendwie schlechtes Marketing getrieben wurde. Ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, gerade bei Tomb Raider, dass alles ziemlich gut funktioniert und spielte natürlich auch damit hinein, dass Tomb Raider natürlich eine Fanbase hatte und natürlich eine bekannte und alteingesessene Franchise ist und entsprechend sowieso ein bisschen mehr Aufmerksamkeit genießt. Aber trotzdem, definitiv muss ich auch sagen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sich jetzt die Spiele nicht verkauft haben, weil da das Marketing nicht gestimmt hat, ganz im Gegenteil, sondern eher eben, weil es da vielleicht doch eher einer gewissen Qualität gemangelt hat. Ich meine, es gab sehr, sehr viel Kritik und auch durchaus berechtigte Notenabzüge in den meisten Reviews, was eben das Gameplay und andere Dinge anging. Das heißt, Hitman Absolution hatte einfach seine Fehler und bei Tomb Raider, da haben wir ja nun auch schon ausführlicher drüber geredet in unserem Hauptthema über Gewalt in Spielen, hatte definitiv seine Flaws und seine Fehler. Von daher bin ich jetzt nicht der Meinung, dass man das unbedingt Square Enix anlasten kann. Alles andere, ja, wie gesagt, sei mal so dahingestellt. Da kann man und muss man ihm vielleicht ein Stück weit einfach sagen wir mal, abnehmen, was er da so sagt, aber inwieweit das jetzt wirklich der Fall ist, weiß man nicht so genau, zumal es ja sowieso immer schwierig ist, zu sowas gehören immer zwei Leute und wenn er das Gefühl hat, da stimmt die Kommunikation nicht, dann muss das nicht unbedingt nur von der anderen Partei ausgehen, keine Ahnung. Bleibt jetzt mal abzuwarten, wie es eben in Zukunft läuft mit Eidos Montreal, dass ja Square Enix da so einige Probleme hatte, das ist bekannt und dann schauen wir einfach mal, wie es da in Zukunft dann eben läuft. Durchaus hochqualitative Titel produziert haben sie ja, also von daher. Ich meine, selbst ein Tomb Raider, was seine Flaws hatte oder ein Deus Ex Human Revolution haben bestimmt auch, glaube ich, immer noch ein Metacritic-Schnitt von über 80. Ich glaube, Tomb Raider sogar über 85. Also es ist nicht so, dass die Spiele jetzt unglaublich schlechte Wertung gekriegt haben. Natürlich weit entfernt überhaupt von dem, was jetzt irgendwie ein Bioshock Infinite oder ein The Last of Us bekommen hat, aber auf jeden Fall keine Spiele, die jetzt irgendwie völlig, sag ich mal, unter den Erwartungen gefallen sind. Ist natürlich möglich, dass natürlich bei Tomb Raider weiß ich, dass viele eben es nicht gut fanden, dass eben dieser Survival-Aspekt, der am Anfang so hoch gepriesen wurde, eben dann doch ein recht, ja, schmal war oder recht wenig vertreten war im Spiel selbst, das dann viel abgeschreckt hat. Ich meine, es ist an sich als das, was es jetzt am Ende letztendlich ist, ein recht gutes Spiel, aber als das, was es vielleicht am Anfang sein sollte, ist es vielleicht nicht das geworden, was sich viele erhofft haben. Ja, ist halt so die Frage. Vielleicht ist, also ob da dann Square Enix die Schuld drin hat oder dann wirklich doch eher das Entwicklungsstudio muss ja. Kann ich nicht nicht sagen, aber. Es ist schwer zu bewerten auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal kurz nachgeschlagen, es ist tatsächlich sogar so, dass Deus Ex Human Revolution eine Metascore von 90 hat und bei Metacritic und 90? 90 und Tomb Raider eine von 86. Das heißt also, beide Spiele definitiv, was das angeht, durchaus gut bewertet. Muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt selbst ein bisschen baff, weil... Also 90 habe ich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Bist du sicher, dass es das Deus Ex von damals ist, oder ist es diese neue... Human Revolution, das ist Human Revolution, ja. Deus Ex Human Revolution. 90. Eidos Interactive Square Enix. Release Date August 23. 2011. Okay, ja, da bin ich jetzt selbst ein bisschen baff. Ich meine, ich habe Deus Ex nicht gespielt, weil es mich interessiert, aber ich hab eigentlich gedacht, das wäre so ein 84er, 83er Titel gewesen, aber... Ganz ehrlich, Metacritic, ne? Ja, klar, aber trotzdem, selbst auf Meta, ich hätte gedacht, selbst unter den Kritikern war es jetzt kein 90er, also... Anscheinend war es das doch. Ob das berechtigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Ja, du hast es gespielt, also. Richtig, ich persönlich muss sagen, für mich war es keine 90. Es war ein gutes Spiel. Klar, ist natürlich immer schwierig, das im Lichte des Vorgängers zu vergleichen, aber es ist halt so der offensichtliche Vergleichspunkt. Und mit dem, finde ich, hat es schon doch durchaus einige größere und kleinere Fehler gehabt. Und dem Vorgänger hätte ich durchaus eine 90 gegeben. Ich glaube jetzt dem Titel nicht, aber das ist ja, wie gesagt, auch relativ egal. Trotzdem, ja... Wie schon gesagt, da stimmte doch durchaus auch, was jetzt die Pressemeinung anging, stimmte da durchaus die Wertung auch. Das lag, glaube ich, eher an anderen Dingen, dass sich das nicht unbedingt zu 100% verkauft hat. Ja, aber dann würde ich auch sagen, gehen wir über ans Hauptthema, bevor wir uns hier wieder in stundenlang Diskussionen über die News verrennen. Ja. Ja, das Hauptthema, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen eingeführt, vom Prinzip her werde ich da einfach nur noch mal kurz ein bisschen anschließen. Wir wollen heute nämlich einfach über Schwierigkeit und Schwierigkeitsgrade bei Spielen reden. Drauf gekommen sind wir ja um einige Umwege, und ich glaube, es ist auch so ein Thema, das, glaube ich, so ein bisschen prototypisch ist, und auch wenn du absolut recht hast, dass es ein aktuelles Thema ist, ist es vor allem auch ein Thema, das die ganze Industrie schon seit den Ursprungstagen quasi begleitet. Viele Leute haben da diesen schönen nostalgischen Blick auf alte Spielezeiten, wie sie am NES und Super NES gesessen haben und Mega Man-Spiele gespielt haben, die einfach unendlich bockschwer waren. Wie du auch schon gesagt hast, ja, so oft wird auch die Kritik geäußert, dass heutzutage Spiele zu leicht sind und dass man das vielleicht wieder ändern sollte. Ein Dark Souls zum Beispiel lebt von seinem Schwierigkeitsgrad, sagen wir mal Schwierigkeitsgrad in Anführungsstrichen, weil es eben als eins dieser Spiele gilt, das so ein bisschen diesen Retro-Charme von alten, schweren Spielen hat. Wir wollen aber natürlich auch beleuchten, grundlegend, wie sieht es überhaupt aus im Schwierigkeitsgrad? Was macht den Schwierigkeitsgrad aus? Was für einen Einfluss hat er auf den Spielspaß? Vor allem auch, was für verschiedene Arten von Schwierigkeiten gibt es denn? Weil man jetzt doch durchaus sagen muss, dass ein Mega Man und ein Dark Souls, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad her nicht vergleichbar sind. Das mögen beides schwere Spiele sein, aber das beides muss man auch in Anführungsstrichen sehen. In welcher Art und Weise sind sie denn schwierig? Sind sie gameplaymäßig schwierig? Ist es schwierig mit Stats? Welche verschiedenen Systeme in Spielen haben auch Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad? Schwierige Rundenstrategie und schwieriges Hack and Slash ist, glaube ich, was ganz anderes und muss auch gesondert betrachtet werden. Über all die Dinge wollen wir mal reden, und ich würde auch sagen, wir fangen dann gleich mal an und steigen in die Diskussion ein, indem wir eben mal drauf eingehen, was es denn für verschiedene Arten von Schwierigkeitsgraden gibt und was das eben quasi auch ausmacht, wie schwer ein Spiel ist. Ich glaube, dass es, wie ich jetzt gerade schon als Beispiel angeführt habe, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Mega Man zum Beispiel und einem Dark Souls, und auch wenn man jetzt natürlich irgendwie sich fragen mag, wie die Verknüpfung überhaupt in meinem Kopf zustande gekommen ist, Dark Souls ist einfach das Spiel, und ich als jemand, der das Spiel nicht von Anfang an gespielt hat, sondern quasi late to the game war, weil ich es eben erst auf dem PC gespielt habe und spielen konnte, für mich war das eins dieser Spiele, das eben genau damit geworben hat, mit diesem Retro-Schwierigkeitsgrad, mit diesem Schwierigkeitsgrad, den man heutzutage in Spielen nicht mehr findet, so, weißt du, so Balls to the Wall und diese Prepare to Die Edition und solche Sachen, also das ganze Spiel war darauf ausgelegt und gecatert an Fans von diesem klassischen Prinzip von schweren Spielen, und ich glaube, eins der klassischen Retro-Spiele, das eben in dieses Segment auffällt, ist eben Mega Man, und da ist auch so ein bisschen die Verknüpfung da, und ich bin jemand, der von Anfang an immer gesagt hat, nachdem ich das Spiel gespielt hatte, ich bin gar nicht der Meinung, dass es ein besonders schweres Spiel ist. Zum einen, weil ich ja nicht so wahnsinnig viele wirklich frustrierende Tode erlebt habe während des Spielens, und weil ich auch von Anfang an nicht wahnsinnig überfordert war mit dem Spiel in dem Sinne. Und zum anderen, weil einfach Mega Man eine ganz andere Art von Schwierigkeitsgrad besitzt. Mega Man ist eben nicht mal Trial and Error, wie es ja auch so klassisch quasi von vielen Leuten als schwer bezeichnet wird. Ich finde Trial and Error sowieso eine Sache, die ziemlich als Schwierigkeit rausfällt. Ich finde, das ist einfach eine faule Art und Weise, quasi die Person dazu zu zwingen, quasi auswendig zu lernen. Hat eigentlich nicht wirklich was mit Schwierigkeit zu tun, sondern nur mit Muße. Ein Mega Man war eben etwas, was sehr, sehr präzise Kontrolle über den Charakter erfordert hat und sehr, sehr gute Reaktionen. Und auch wenn das ein Stück weit auch auf Dark Souls zutrifft, habe ich das Gefühl, dass gerade bei Dark Souls der Schwierigkeitsgrad hauptsächlich dadurch entsteht, dass die Welt so verschlossen und so mysteriös ist und die eben nicht preisgegeben wird von Anfang an, wie all die Dinge gut wirklich miteinander funktionieren und zusammenspielen. Wenn du das aber einmal begriffen hast, dann kannst du auch vor einem riesigen Drachen stehen und den, wenn du die halbwegs richtige Taktik hast und einigermaßen gute Reaktionen, dann kannst du auch den relativ einfach, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, besiegen. Da gibt es durchaus schwerere Spiele. Das ist natürlich dann einfach die Frage, warum wird sowieso ein Dark Souls als eins, sagen wir mal, der exemplarisch schweren Spiele derzeit irgendwie so gehandhabt, was ich von Anfang an nicht so richtig verstanden habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, du hast es ja auch gespielt, wie hast du es denn empfunden? Also ich würde ja auch sagen, dass zum Beispiel ein Mega Man und ein Dark Souls, was Schwierigkeitsgrad angeht, auf jeden Fall grundverschieden sind. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Dark Souls deswegen so dieses Label des Schwerseins bekommen hat. Ganz einfach deswegen, weil vielleicht viele Spieler auch es nicht mehr gewohnt sind, so oft zu sterben. Und das Ding ist, oft zu sterben ist ja, ich glaube, dass viele Leute einfach die Assoziation haben, oft sterben ist gleich, das Spiel ist schwer. Bei Dark Souls hatte ich ja nie das Gefühl, dass es der Fall ist, weil wenn du in Dark Souls stirbst, hast du nicht das Gefühl, okay, es war jetzt halt, das Spiel ist halt schwer, manchmal bist du halt dumm gestorben, du hast einen Fehler gemacht, du hast sonst irgendwas gemacht. Das Spiel verzeiht dir wenig Fehler, das ist, glaube ich, das, was vielleicht bei Dark Souls ich als schwer achten würde. Also du kannst dich einfach head-on rein und Karacho und Bumm machen, wie halt im Skyrim-Style. Wie ein paar wenige Fehler, du brauchst nur ein paar Fehler machen und dann bist du halt von dem Boss halt umgebracht worden. Dementsprechend verzeiht es also sehr viel weniger Fehler, als es vielleicht heutige Spiele tun. Aber das Ding ist natürlich auch, der Tod ist in Dark Souls einfach normal und Teil des Spiels. Ohne dass ich das Gefühl habe, der zeigt mir jetzt die ganze Zeit das Game Over, weil das Spiel einfach so unfassbar schwer war, dass es einfach nicht anders geht. Es gibt einfach Momente, da trollt dich das Spiel einfach auch ein bisschen. Und dann stirbst du halt da. Und du kannst da eigentlich gar nichts dafür in dem Moment, weil du es einfach noch nicht wusst, beziehungsweise du weißt halt nicht, was ich erwarte, wenn du zum ersten Mal dort drin bist. Und dann kann es halt passieren, dass du in eine Falle tappst oder sonst was tust. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich in Sense Fortress 1000 Tode gestorben sein, deswegen solchen Sachen. Also dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, dass der Tod in dem Sinne jetzt sozusagen das Äquivalent dafür ist, dass ein Spiel jetzt schwer ist, aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch in Dark Souls der Fall, weswegen viele Leute das Gefühl haben, dass es schwer ist. Ich wollte aber zum Begriff des Schwierigkeitsgrads vielleicht nochmal ergänzen, also oder nochmal zusammenfassen, welche Typen von Schwierigkeitsgrad ich da so in meinem Kopf habe. Und zwar zum einen ist genau das, was Merlin vorher gesagt hat, Mega Man vielleicht als Beispiel, und zwar ein Spiel, das schwer ist, weil eben die Spielmechanik in dem Moment sehr viele Skills von dir als Spieler erfordert, was Motorik zum Beispiel angeht. Also zum Beispiel ein Beat'em-up wie Street Fighter, also wirklich das, bis du das richtig gut kannst, da musst du auf jeden Fall deine Finger, also die Koordination muss stimmen, das Timing muss stimmen, das ist etwas, wo du wirklich das Gefühl hast, es ist schwer, weil es schwer ist, wirklich genau diese Bewegungsabläufe mit den Fingern immer richtig und richtig getimed und den richtigen Knopf genau zu der Zeit zu drücken und so weiter. In der richtigen Reihenfolge, auf die Situation auch noch angepasst. Also das sind dann sozusagen in dem Sinne motorische Skills, die für den Erfolg in diesem Spiel nötig sind. Während es natürlich auch Spiele gibt, die dann schwer sind, weil einfach das Gameplay an sich von seinem Aufbau und vom Spielgenre vielleicht einfach komplex sind. Also da habe ich eher so Spiele im Kopf wie zum Beispiel die Total War-Reihe oder eben Disgaea. Spiele, die an sich vom Spielprinzip her, also Figuren auf dem Feld rumbewegen und damit am besten versuchen, das Ziel zu erreichen, sei es den gegnerischen General zu besiegen oder alle gegnerischen Einheiten zu vernichten, an sich eigentlich recht simpel ist, aber die ganzen Rahmenbedingungen, die da dabei eine Rolle spielen, sei es jetzt irgendwie politische Rahmenbedingungen, du musst noch dich um die Städte kümmern, du musst dich um das kümmern, auf dem Schlachtfeld gibt es da noch Höhenunterschiede und das und das und das und das. Also viele Dinge, die man einfach beachten muss, die einfach das Spiel an sich deswegen schwer machen, weil man sich erstmal da rein arbeiten muss. Man muss Zeit investieren, um sich sozusagen Strategien zu überlegen und so weiter. Da ist dann wie eine andere Art von Schwierigkeit. Also zum Beispiel, einfach dummes Beispiel, Schachspielen an sich ist nicht schwierig, man muss nur die Hand heben und ein paar Figuren bewegen. Aber richtig gut Schachspielen ist halt schwierig, weil es so komplex ist, dieses Spiel. Und was natürlich vielleicht noch so ein dritter Subtyp ist, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig gut zusammenkriege, ist natürlich auch, sag ich mal, dieses künstlich vom Entwickler hinzugefügte Schwierigkeitsgrad, indem du einfach, die Gegner haben einfach doppelt so viel HP und du machst nur halb so viel Schaden oder sowas, also rein, wo dann an den Stats sozusagen getweakt wird, um das Spiel in dem Sinn einfach schwerer zu machen. Also das in dem Sinne jetzt nicht, wo du das Gefühl hast, dass jetzt in dem Sinne mehr Skills erfordert, sondern einfach, dass du durch reine Stats-Maximizing oder das reine Verschieben von Stats eben versuchst, die Balance im Spiel einfach zu verändern. Also das ist dann auch wieder so ein dritter Typ, meiner Meinung nach. Weiß auch, wie du das siehst. Ja, durchaus. Ich glaube, es ist so eine, ja, das ist, glaube ich, schwierig, das so als dritten Typ zu bezeichnen. Du hast schon recht, das ist so ein Subtyp quasi. Und das ist wieder ein bisschen was anderes. Vom Prinzip her kommt es auch immer ein bisschen darauf an. Und das ist, glaube ich, so auch der entscheidende Punkt überhaupt, was das Ganze angeht. Und unter anderem auch der Grund, warum wir darüber diskutieren, weil wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, inwiefern hat das überhaupt Einfluss auf den Spielspaß? Und inwieweit ist es auch wichtig, dass Spieler einen zwischendurch frustrieren und einen eben vor Herausforderungen stellen? Ich meine, Herausforderungen sind natürlich ein integraler Bestandteil von der Idee des Spiels. Aber weil wir auch unter anderem über das Thema gestolpert sind, weil wir eben auch darüber geredet haben, wie sieht es quasi damit aus mit der Frustresistenz der Spieler, die heutzutage spielen? Wie frustresistent muss man denn als Spieler sein? Wie viel schwieriger ist unser Medium denn zu konsumieren als andere Medien? Und da sind wir ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad gekommen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in die Einleitung dafür, dass man das Gefühl hat, heutzutage sind die Spiele zu einfach. Dass man eben das Gefühl hat, dass so ein bisschen den Spielentwicklern die Kreativität für einen guten Schwierigkeitsgrad fehlt. Und das spielt eben auch das mit rein, was du eben gerade gesagt hast, zum dritten Subtyp quasi, dass, sagen wir jetzt mal, Entwickler manchmal einfach faul sind, dass Spiele schwierig werden und in dem Sinne quasi unfair schwierig werden, wenn man nicht das Gefühl hat, dass es eben in der eigenen Hand liegt, das Spiel zu meistern oder nicht, sondern dass es einfach, sagen wir mal, gewisse platte Grenzen und gewisse platte Stat-Erhöhungen zum Beispiel gibt, die dir verbieten, ein gewisses Monster einfach zu besiegen, was du besiegen können solltest, einfach oder überhaupt zu besiegen, was du zu dem Zeitpunkt einfach nicht sollst. Ich meine, klassisch Final Fantasy Zufallskämpfe, da trifft das nicht unbedingt zu, aber wir hatten es vorhin auch schon von Final Fantasy X, wo es dann eben, ne, einen großen Gegner gibt in dem Gebiet, der dich one-hittet, weil der Stufe 30 ist und du bist Stufe 1. Das hat ein bisschen was natürlich auch mit Atmosphäre zu tun, aber auch ein bisschen, was habe ich das Gefühl, ein bisschen mit Faulheit. Also ein Entwickler, der gut mit dem Schwierigkeitsgrad umgehen kann, und den aktiv benutzt, um eben auch Spielspaß zu generieren, weil es ja eben auch, wie gesagt, wichtig ist, dass man eine Herausforderung in dem Spiel hat. Ich glaube, der kann da durchaus einige Atmosphärepunkte auf jeden Fall gewinnen beim Spieler, und ich finde, Dark Souls ist da wieder ein gutes Beispiel, wo eben der eigentlich nicht wirklich enorm hohe Schwierigkeitsgrad seine Faszination daraus gewinnt, dass eben das alles zu dieser Welt passt. Dass du das Gefühl hast, du läufst halt mit Stufe 80 auf dem Weg vom Startpunkt aus zu irgendeinem High-Level-Gebiet und wirst auf dem Weg von drei Skeletten getötet, weil sie dich in der Combo kriegen und dich in den Rücken stechen dreimal, du bist tot. Und dieses Gefühl zu haben, dass man jederzeit und überall sterben kann und dass man nie wirklich die große Macht ist, die einfach durch diese Welt rollt und alles kaputt walzt, sondern immer nur der kleine blöde Hansel mit einem popligen Schwert und einer blöden Rüstung ist, der aber auch jederzeit trotzdem noch von fast allem getötet werden kann, was da so rumspringt. Das macht halt eben ein bisschen die Spielwelt aus. Und ich glaube, auch deswegen wird es von vielen als so hart empfunden. Nicht unbedingt, weil es so hart und schwer ist, sondern weil es eben eine Betonung legt auf den Schwierigkeitsgrad. Nicht, weil er so hoch ist, sondern weil er ein wichtiger Teil der Atmosphäre und des Spiels ist. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schlau. Und ich glaube, deswegen funktioniert Dark Souls auch so gut, weil es eben nicht darum geht, dass das Spiel wirklich besonders, besonders hart ist. Und ich bin auch der Meinung, dass eben, wie du schon gesagt hast, Spielen einfach Teil des Spielprinzips bei Dark Souls ist. Und ich habe mich irgendwann einfach daran gewöhnt, dass man zwischendurch einfach stirbt. Das passiert einfach, das gehört mit dazu. Und ist ja quasi dann auch spieltechnisch quasi erklärt, wie das Ganze funktioniert, dass du wieder auferstehst. Das ist einfach geschickte Spielspaßgenerierung ist, indem man eben den Schwierigkeitsgrad so betont. Und das macht eben, glaube ich, auch die Faszination eines Mega Mans aus, dass man eben da das Gefühl hat, das Spiel ist nicht unbedingt wirklich gegen dich, wie man das Gefühl hat, wenn das Spiel zum Beispiel cheatet oder solche Sachen, sondern das Spiel fordert dich einfach nur, aber zeigt dir gleichzeitig auch, wenn du den Sprung richtig machst und wenn du das Timing drauf hast, dann ist das alles schaffbar. Das macht Mega Man, glaube ich, aus. Deswegen hat Mega Man auch so viele Fans. Und deswegen gibt es auch andere Spiele, glaube ich, die ähnlich schwierig waren. Einfach nur rein, sagen wir mal, wenn man es auf so einer Skala messen würde, aber eben auf eine andere Art und Weise schwierig und deswegen nicht so viel Spaß gemacht haben. Ja, also ich würde zum Beispiel auch sagen, ich habe diese Generation mit Sicherheit auch schon Spiele gespielt, die schwerer sind, also in dieser Situation, als Dark Souls. Also Catherine ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Es hat einen Puzzler, wo du halt super wenig Zeit hast, ein recht komplex, also an sich relativ simples Spielprinzip, diese Blöcke zu bewegen, aber in der kurzen Zeit, die du hast, mit noch alles bewegt sich, dann kommen vielleicht noch Viecher dir entgegen und du musst diese Blöcke so bewegen, dass du sie richtig hochsteigst und wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, ist halt weg. Also das ist, du arbeitest halt sehr unter Zeitdruck und musst dann doch recht relativ viele komplexe Probleme auf einmal lösen. Also so, da habe ich schon wenig das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich schwer einfach in dem Moment wirklich die richtige Lösung zu finden. Und da ist wieder was anderes als bei Dark Souls. Bei Dark Souls ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, dieser Boss, ich mache nicht ein bisschen Schaden, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den besiegen soll, sondern selbst beim ersten Mal bei jedem Boss machst du Schaden, weil der Boss eigentlich nichts ist als ein größeres Monster mit mehr HP. Du musst aber nur hinrennen und es angreifen, dann macht es schon Schaden. Du weißt also schon in dem Sinne, wie du ihn zu besiegen hast. Du merkst einfach nur, wenn du halt einen Fehler machst, dann ja, kriegst du halt relativ viel Schaden und zwei oder drei Schläge später bist du halt tot. Also das ist wieder was anderes. Und ich glaube auch, dass Entwickler da auch immer aufpassen müssen, also je nach Spielgenre, wie man den Schwierigkeitsgrad am besten aufbaut. Es gibt natürlich bestimmte Genres, die sind natürlich, da sind die Entwickler vielleicht, da ist ihnen vielleicht auch ein bisschen die Hände gewunden, wie man Schwierigkeitsgrad am besten macht. Also wie ich auch vorhin, als ich mit Mann drüber geredet habe, gesagt habe, zum Beispiel das alte Final Fantasy IV in der Hard-Version, oder generell rundenbasierte Spiele von früher, die ja sehr schwer, oder rundenbasierte JRPGs von früher, die super schwierig sind, ganz einfach deswegen, weil du in einer bestimmten Situation, du kannst zwar sagen, okay, rundenbasiertes Kampfsystem, da kannst du versuchen, immer noch mit Taktik und Strategie sehr viel rauszuholen, aber ein Spiel, das dann so sehr darauf basiert, auf Stats basiert, also auf HP, auf Angriffszahl und so weiter, wenn du halt ein bisschen unterlevelt bist in dem Moment, dann kommst du an diese Teufelsspirale, die jeder Final Fantasy Spieler vielleicht schon mal reinkommen ist, der Gegner macht zu viel Schaden, du kommst mit dem Heilen nicht hinterher und du stirbst einfach. Da hilft manchmal das beste Taktieren nichts mehr, wenn du einfach nicht die Stats hast, um diesen Boss zu besiegen. Und das ist in dem Moment dann frustrierend, weil du nicht das Gefühl hast, du verlierst jetzt, weil dir der Skill fehlt, sondern du verlierst einfach, weil du nicht genug gegrindet hast. Und das ist dann wieder so eine Sache. Ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach gerne grinden. Denen macht das nichts aus, aber ich hatte immer so ein bisschen Gefühl, das ist ein bisschen unnötig in dem Moment. Also ich habe dann eher schon das Gefühl, ein Spiel sollte immer schaffbar sein, wenn du den Skill dazu hast. Wenn es nur daran liegt, dass du irgendwie das nicht gestat, nicht gemaximized hast und so weiter, finde ich das wieder so ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Ja, absolut. Und ja, also ich weiß auch nicht, also wenn man jetzt auf die Frage hingeht, ob Spiele heutzutage wirklich einfacher sind und ob das eine gute Idee ist oder nicht. Es ist einfach Fakt, dass natürlich heutzutage sehr viel mehr Leute spielen als früher. Der Spieler von früher, der sich noch stundenlang vor ein SNES gehockt hat und Battletoads oder so gespielt hat, bis er das Ding endlich durch hat. Ich glaube, von diesem Typ Spieler, den gibt's immer noch, aber es macht nicht mehr die Mehrheit aus. Und ich glaube, für viele Spieler ist es zugegebenermaßen natürlich frustrierend, wenn man an sich vielleicht ein Spiel spielen möchte, das eine gute Story hat, aber es nicht schafft oder nicht durchspielen kann, weil man der Mechanik nicht gewachsen ist. Also kann ich mir schon vorstellen, also ist klar, die Erklärung ist glaube ich wahrscheinlich für jeden relativ offensichtlich, dass eben natürlich durch das Wachsen des Spielemarkts und durch das sozusagen das Erreichen wollen oder von neuen Zielgruppen, dass natürlich dahingehend der Schwierigkeitsgrad leidet. Aber ich muss auch dazu sagen, dass natürlich im Zuge dieser Entwicklung natürlich auch viele Entwickler einfach sagen, okay, wir machen einfach optionale Schwierigkeitsgrade. Also die meisten Spiele heutzutage haben ja easy, normal und schwer, sodass ungefähr für jeden etwas da ist. Und ich kann dann auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn dann Leute sich darüber mokieren, dass der normale Schwierigkeitsgrad zu einfach ist und sie deswegen auch schwer spielen müssen, weil ich das Gefühl habe, es tut euch nicht weh, wenn ihr auch schwer spielen müsst. Ihr habt dann euren Spaß dabei, weil es schwer ist, wie ihr es haben wollt, aber es tut euch niemandem weh, wenn es einen normalen Modus gibt oder einen einfachen Modus für Leute, die vielleicht das erste Mal dieses Genre spielen oder generell einfach nicht so gut sind, was Spiele angeht. Also ich finde [S2] Absolut. [S1] Da dieser pseudo-elitäre Gedanke, dass es nicht gut tut, wenn eben das eben Spiele an sich einfacher werden, um der Masse zu genügen, finde ich da eigentlich ja unnötig, wenn es gleichzeitig dann Spiele gibt, die ja trotzdem einen schweren Schwierigkeitsgrad eben für diese Leute bietet. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass dann das ja so darauf umgeritten wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, zwei Punkte noch zu dem, was du quasi am Anfang gesagt hattest. Grundlegend stimme ich dafür mit dir überein. Ich glaube, die Punkte, die quasi das heutzutage ein bisschen ausmachen, ist zum einen natürlich die Masse an Spielern, und die Art und Weise, wie eben Spiele konsumiert werden, erfordert heutzutage immer mehr Kurzweiligkeit. Und Kurzweiligkeit kann zwangsläufig nur entstehen, wenn du sowas wie Pick-up and Play hast. Wenn du ein Spiel hast, das du startest, das du innerhalb der ersten 5 Minuten einigermaßen gut begriffen hast und mit dem du dann einfach mal eine Zeit lang spielen kannst. Es gibt natürlich trotzdem immer noch Spiele wie zum Beispiel Shogun oder solche Sachen. Und allgemein Strategiespiele sind halt Spiele, die eben auf Strategie beruhen. Da musst du eben gefordert werden als Spieler, was das Köpfchen angeht. Das machen die keinen Spaß. Aber grundlegend glaube ich schon, dass es allein dadurch natürlich durchaus, sagen wir mal, ein Verwaschen des Schwierigkeitsgrades gibt. Zweitens bin ich aber auch der Meinung, dass es sowieso einfach eine Sache ist, dass Spiele heutzutage auch ganz anders konsumiert werden als früher und dass Spiele auch ganz anders konsumiert werden können als früher, und das macht eben den Unterschied. Also wenn man sich damals eben ein Spiel fürs NES gekauft hat und beileibe das NES hat eine riesige Library vergleichsweise, aber damals, als das NES aktuell war, hat das die nicht, dann muss man sich mit dem Spiel auch zwangsläufig relativ lange beschäftigen, dann musste man einen Mega Man eben 15.000 Mal scheitern an einem Level, um letztendlich quasi den Boss zu erreichen, weil wenn diese Spiele zu einfach gewesen wären, dann hätte man die nach ungefähr 2-3 Stunden durchgehabt, weil viel mehr Platz war einfach auf so einem Cartridge nicht. Beziehungsweise oft konnte man auch nicht speichern. Richtig, man konnte auch nicht speichern, was natürlich sowieso einen Teil des Schwierigkeitsgrades ausmacht, aber die mussten eben auch auf diese Art und Weise komplex sein. Außerdem, und das ist auch, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt, damals war die Art und Weise, wie Spiele funktioniert haben, natürlich auch so viel rudimentärer als heutzutage, dass es sowieso viel einfacher war zu balancen und wesentlich offensichtlicher war, dass man das Spiel quasi schwer machen musste, weil es eben dann in dem Moment das ausgemacht hat. Ein Plattformer musste ein bisschen anspruchsvoll sein bei seinen Sprüngen, sonst ist kein Plattformer. Und das war halt eins der Genres, das super gut funktioniert hat mit einer schönen 2D-Grafik und der Plattendraufsicht. Wohingegen du heute mit einem Open-World-Action-Spiel eben zum einen wesentlich mehr Probleme beim Balancing hast und zum anderen sowieso auch wesentlich komplexere Aufgaben und, sagen wir mal, Eingabeabfolgen realisieren kannst, sodass die ganze Steuerung, die ganze Mechanik, alles wird wesentlich komplexer. Und spätestens dann musst du eben aufpassen, dass das Ganze eben auch nicht zu komplex wird, beziehungsweise allgemein noch überhaupt richtig spielbar ist, damit du eben nicht in so eine Teufelsspirale aus, dass es nicht mehr spielbar, weil es zu schwer ist, irgendwie kommst. Und ich glaube, das macht so ein bisschen den Unterschied von früher zu heute aus, der relativ natürlich ist, und ich vermisse das ehrlich gesagt von früher auch nicht. Und ich bin auch absolut der Meinung, so wie du das gesagt hast, solange es einen schweren Schwierigkeitsgrad gibt, dann gibt es doch quasi kein Problem. Solange man auf hart spielen kann, dann gibt es doch keinen Grund, sich darüber aufzuregen, dass man eben, dass es eben einen Easy-Mode quasi gibt. Zum einen, weil einfach Leute anfangen müssen, irgendwann mal ein Genre kennenzulernen, und dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie eben nicht das kennenlernen, indem sie 15.000 auf die Fresse fliegen und sich so langsam nach und nach durch Fehler zur richtigen Art und Weise das Spiel zu spielen voranarbeiten, sondern einfach die Möglichkeit haben, ein bisschen einfacher mit Erfolgserlebnissen einzusteigen. Und zum anderen bin ich der Meinung, dass es trotzdem auch heutzutage noch eben Spiele gibt, die so ein bisschen da rausgenommen werden müssen. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Dark Souls, aber es sind auch andere Spiele. Ich bin auch schon der Meinung, dass es durchaus auch gerne Spiele geben darf, die eben nur einfach schwer sind und bei denen es auch nicht anders geht. Und ich meine, wieder als gutes Beispiel die Strategiespiele, ein Total War Shogun 2 ist unabhängig vom Schwierigkeitsgrad einfach komplex, Punkt. Da musst du dich einarbeiten und es wird nie super easy sein, dieses Spiel zu spielen. Und beim Dark Souls, wo eben der Schwierigkeitsgrad wieder so integral einfach auch was mit der Atmosphäre zu tun hat, muss das Spiel, und da bin ich auch absolut der Meinung, da gab es ja, glaube ich, jetzt quasi auch immer so ein bisschen die große Aufregung, und ich glaube, da wurde es so ein bisschen vermischt zwischen Leuten, die halt eben so ein bisschen elitär gesagt haben, nein, nein, nein, wir sind aber die coolen Dark Souls-Player und wir wollen nicht, dass die ganzen Noobs und Loser irgendwie unser Spiel quasi auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad spielen können. Die haben grundlegend recht gehabt, allerdings völlig falsch argumentiert. Ich bin auch der Meinung, man sollte keinen Easy-Mode haben, aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass die ganzen Vollidioten bitte dieses Spiel nicht spielen, wenn sie es nicht können, sondern einfach nur, weil ich der Meinung bin, das ist eben Teil der Spielerfahrung. Und ich glaube, ein Dark Souls hätte mir nur ein Drittel so viel Spaß gemacht, wenn es mir von Anfang an alles erklärt hätte, mich an die Hand genommen hätte und mich nach und nach über immer schwerer werdende Gegner mit allem vertraut gemacht hätte, dann wäre, glaube ich, ein Großteil der Spielerfahrung verloren gegangen. Ja. Von daher ist das, glaube ich, wieder so ein... Also ich glaube, das ist auch so, ist auch genreabhängig in dem Moment. Also ich glaube auch, dass es bestimmte Spiele gibt, die ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad das Genre in dem sie nicht mehr erfüllen. Also wie du schon gesagt hast, Strategiespiele sind natürlich auch für Strategen und Taktiker sozusagen gecatert, weil ein Strategiespiel, wo du keine Strategie brauchst, ist kein Strategiespiel. Punkt. Das bedeutet, ein Strategiespiel muss zumindest einen so hohen Anspruch haben, dass du wirklich Strategie benutzen musst, dass du taktisch denken musst. Ein Strategiespiel, in dem es völlig reicht, einfach nur Masse statt Klasse zu machen, ist halt meiner Meinung nach ein schlechtes Strategiespiel. Und ich glaube, das Gleiche kann man eigentlich sagen, vielleicht Dark Souls ist jetzt vielleicht was anderes, das ist vielleicht genreunabhängig, weil ein Skyrim funktioniert genauso, obwohl es im gleichen Genre ist, obwohl es sehr viel einfacher ist als ein Dark Souls. Bei Dark Souls ist es wirklich die Welt, die sie gebaut haben, und auch das, was sie in diesem Spiel vermitteln wollen an den Spieler, dass es einfach nicht funktioniert, da stimme ich dir auch völlig zu. Aber ich würde zum Beispiel behaupten, der 0815 Call of Duty Ego-Shooter, bei dem ist es ja scheißegal, ob es leicht, normal oder schwer Modus gibt in dem Moment. Also das hat jetzt in dem Sinne keinen großen Einfluss meiner Meinung nach auf die Spielerfahrung. Also vor allem, wenn es Spiele sind, die, sage ich jetzt mal, das moderne Popcorn-Videospielkino ist, wo es vielleicht auch wirklich Leute gibt, die einfach sagen, okay, ich spiele das jetzt einfach so durch, um eben diese Erfahrung zu haben. Ich glaube, da ist es relativ egal für das Spielerlebnis oder für den Spielspaß an sich, wie schwer das Spiel ist, jetzt für jeden. Also das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich habe da nicht das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad ein integraler Teil der Spielerfahrung ist. Nee, absolut nicht, da hast du auch recht. Also, und deswegen habe ich auch vorhin extra gesagt, also Dark Souls ist da, glaube ich, halt eine Ausnahme, weil eben Dark Souls wie so oft quasi relativ spezifische, sagen wir mal, Verwendungen für Spielmechaniken und eben auch für Schwierigkeitsgrad oder irgendwas hat, die so auf fast kein anderes Spiel zutreffen, und quasi dadurch wird es natürlich besonders, aber deswegen kann man auch schlecht quasi anhand des Dark Souls Beispiels über sowas wie Schwierigkeitsgrad diskutieren, weil Dark Souls eben was Eigenes macht. Grundlegend bin ich, weiß ich nicht so genau, ob ich da 100% einer Meinung bin mit dir, dass es quasi keinen Unterschied macht für ein Call of Duty. Du hast natürlich auf der Dark Souls Ebene recht, dass es in einem Call of of Duty der Schwierigkeitsgrad vom Prinzip her irrelevant ist für das Spiel an sich. Und das gilt ja für fast alle Spiele. Wie gesagt, da ist Dark Souls, glaube ich, ein bisschen was Spezielleres. Trotzdem glaube ich, dass der Schwierigkeitsgrad durchaus die Erfahrung in dem Spiel verändert auf jeden Fall. Und auch wenn er natürlich nicht integraler Bestandteil ist, glaube ich trotzdem, dass es einen Unterschied macht, ob du in einem Call of Duty auf Easy durch die Gegner reinmähst oder in einem Call of Duty auf Hard sehr vorsichtig und langsam, so oft du das dann eben kannst, um die Ecken spähst oder eben besonders zielsicher und schnell sein musst, um eben mit 2-3 Schüssen auch einen Gegner zu erledigen, die alle gezielt treffen, im Gegensatz zu einem, Shooter-Trottel wie mir, der eben halt in der Gegend rumläuft und mal so grob in Richtung der Gegner hält und dann halt einfach auch mal bei sowas drauf geht. Ich glaube schon, dass es durchaus eine unterschiedliche Erfahrung ist, je nachdem, wie du das. Ja, vielleicht habe ich das vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meine nicht damit, dass die Spielerfahrung sich natürlich nicht verändert, sondern es geht darum, ob das in dem Sinne, wie ich vorhin gesagt habe, ein Strategiespiel ohne Strategie ist ein Strategiespiel, ein Ego-Shooter, das leicht ist, mittel oder normal oder schwer, ist immer noch ein Ego-Shooter, der sozusagen der Spaßfaktor hauptsächlich daraus generiert wird, dass du mit einer Pistole Leute abballerst. Ja, klar. Also eigentlich habe ich das so gemeint, das ist in dem Sinne, also bei Dark Souls ist es halt die Welt, bei Total War Shogun ist es halt das Genre, das ein bestimmten Schwierigkeit erfordert, und bei vielen anderen Spielen habe ich das Gefühl, macht es halt Sinn, weil wir hatten die Diskussion eigentlich angefangen, ob es Sinn macht, optionale Schwierigkeitsgrade zu machen, und ich würde halt sagen, bei Dark Souls und bei Strategie macht es vielleicht eher keinen Sinn, während es bei solchen Spielen, ich meine, da würde ich nicht nur Ego-Shooter dazu ziehen, da würde ich eigentlich fast jede Form von Shootern vielleicht nehmen, außer Survival Horror, was man vielleicht noch erwähnen sollte, weil Survival Horror natürlich auch davon lebt, dass ein Spiel, in dem du nicht das Gefühl hast, dass Survival eine große Rolle spielt, weil du eh alles überlebst, ist kein Survival Horror Spiel. Ja, absolut. Also da muss man halt immer gucken, wo macht es eigentlich Sinn für das Genre und für das Ding, gewisse Schwierigkeitsgrade bereitzustellen oder eben nicht. Und da habe ich halt das Gefühl, dass da zum Beispiel der klassische Ego-Shooter vielleicht da ein bisschen rausfällt, meiner Meinung nach. Oder halt auch Third-Person-Shooter, normale. Ich würde sogar sagen, eigentlich allgemein Action-Spiele. Ich weiß nicht, inwiefern das eben zum Beispiel so wie es für ein God of War oder sowas gilt, aber ich glaube, auch da ist es, sage ich jetzt mal, eher irrelevant. Also da, sowieso Spiele, die eher von ihrem Erlebnis und weniger von ihrem Skill leben, außer natürlich jetzt zum Beispiel im direkten Vergleich Spieler gegen Spieler, wie zum Beispiel bei einem Call of Duty Multiplayer, aber Spiele, die im Solo-Modus einfach von ihrer Erfahrung leben, bei denen ist der Schwierigkeitsgrad vom Prinzip her völlig irrelevant. Da verändert sich nicht viel. Klar, das ist eine andere Erfahrung dann, und vielleicht gibt es dann auch plötzlich taktischen Anspruch, den man vorher nicht gehabt hätte. Und ich finde, das macht eben optionale Schwierigkeitsgrade aus und bin dann deswegen auch ein Freund davon. Aber ich weiß schon auf jeden Fall, was du meinst. Grundlegend verändert sich natürlich die Erfahrung nicht. Ich glaube, es ist auch schwierig, einfach zu sagen. Also ich könnte jetzt einfach mal nur von mir selbst ausgehen, indem ich einfach sage, ich glaube, wenn ich einen Ego-Shooter spiele und es ihn auf leicht oder auf normal, je nachdem, spiele, habe ich trotzdem wahrscheinlich das Gefühl, wenn ich halt weiß, ich bin da nicht so gut im Ego-Shooter, aber ich habe jetzt Lust auf einen Ego-Shooter, dann würde ich auf leicht spielen, hätte trotzdem Spaß. Wenn ich ein Strategiespiel spielen würde und ich würde es auf leicht schalten müssen, ich habe da aber das Gefühl, das Spiel macht jetzt in dem Sinne mir überhaupt keinen Spaß mehr, weil ich genau weiß, eigentlich bin ich zu schlecht dafür, ich kann es zwar spielen, weil der Schwierigkeitsgrad jetzt auf leicht macht, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach dumm, weil ich keine Taktik brauche. Also das ist vielleicht für mich persönlich, hätte ich dann das Gefühl, in dem Moment macht der Schwierigkeitsgrad, dann hat er wirklich Einfluss auf meinen Spielspaß. Wenn ich wirklich, während ich in meiner Vorstellung das Gefühl habe, egal ob ich jetzt in God of War in normal, leicht oder schwer spiele, je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad ich halt, für welchen ich mich geeignet fühle, ich das Gefühl habe, jeder hat auf seine eigene Weise auf jeden Fall den Spielspaß, den er haben möchte. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin einfach nur, was ich jetzt gerade quasi einfach nur mal sagen wollte, ich glaube, es gibt eben gerade auch bei Shootern, aber auch bei Actionspielen eben schon dann doch noch eben diesen Einfluss vom Schwierigkeitsgrad, den man vielleicht zum Beispiel in Taktik-Shootern sieht. Ja gut, okay, ja, Taktik-Shootern ist wieder was anderes. Klar, ich meine, ein bisschen was anderes, aber auch allgemein einfach diese Sache, dass halt Spiele, die einen gewissen Skill erfordern, selbst wenn sie nur eine Geschichte erzählen wollen, trotzdem durch das Verändern des Schwierigkeitsgrads eben, weil die dann weniger Hilfen zur Verfügung stehen oder eben die Gegner mehr AP haben oder sowas, trotzdem nochmal eine andere Erfahrung sein kann. Aber klar, natürlich, grundlegend ist es trotzdem so, wie du schon gesagt hast, das ist vom Prinzip her egal. Es geht nur darum, dass die Leute eben das Spiel erleben. Und wenn sie dafür, wenn sie das besser tun können, indem sie auf Hard spielen oder eben indem sie auf Easy spielen, dann macht das ja grundlegend keinen Unterschied. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall nicht, ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, dass ich das sozusagen, das macht überhaupt keinen Einfluss. Natürlich hat es einen Einfluss, aber ich glaube, es hat keinen signifikanten Einfluss, wie das bei anderen bestimmten Genres eben der Fall hat, wo ich das Gefühl habe, da macht's wirklich, da ist der Schwierigkeitsgrad irgendwie auch Programm irgendwo dabei. Richtig, aber das führt uns ja eigentlich auch ganz gut in den nächsten Punkt quasi über, so wie sieht's überhaupt aus mit Spielspaß und Schwierigkeitsgrad. Ich finde es relativ faszinierend und wie gesagt, wir haben da vorher schon mal kurz drüber diskutiert, dass es auch allgemein so ein bisschen der Ausgangspunkt war, dass wir als Spieler, beziehungsweise dass zum Teil je nach Spiel manchmal das Leiden und der Frust Teil des Spielerlebnisses und auch Teil des Spaßes sind. Dass eben das Scheitern und das Wiederaufstehen, das nochmal versuchen und auch der Frust, der dabei entsteht, ein Stück weit auch zum Spielspaß dazugehört. Natürlich ist es schwer nachzuvollziehen, glaube ich, für Außenstehende, aber ich glaube, jeder, der unser Podcast hört, eben Spieler ist, kann nachvollziehen, dass es trotzdem auch irgendwie eine gewisse Befriedigung hat, dass man manchmal auch versagt und dass es eben zum Teil dazugehört, eben auch, dass der Erfolg umso süßer wird. Ich meine, das ist natürlich grundlegend eine offensichtliche Sache, aber trotzdem ist es ja so, dass quasi der Schwierigkeitsgrad Einfluss auf die Frustmomente hat und die Frustmomente Einfluss auf den Spielspaß haben. Wohingegen man jetzt natürlich, wobei man jetzt einfach sagen würde, glaube ich, im Normalfall, wenn man einfach nur von einem normalen Spiel ausgeht, würde man sagen, Frustmomente gehören da eigentlich nicht dazu, man soll das Ganze quasi genießen. Aber sie sind halt eben Teil des Spielerlebens, manche Spiele mehr, bei manchen Spielen mehr, bei manchen weniger, sind aber auch Teil des Spaßes. Und Leidensfähigkeit ist, glaube ich, ein Attribut, das die meisten Spieler heutzutage einfach haben müssen und schon immer haben mussten, weil du einfach durch gewisse Schikanen quasi, die das Spiel dir auferlegt, dich durchleiden musst, um dann am Ende trotzdem quasi den Spaß an der ganzen Sache zu finden. Und ich glaube, diese Leidensfähigkeit der Spieler ist, glaube ich, auch etwas super Wichtiges, das eben auch vielleicht so ein bisschen die Hardcore-Spieler von den Casual-Spielern trennt. Auch die sind natürlich damit vertraut, dass wenn sie FIFA spielen und verlieren, dass sie dann wütend auf das Ganze sind. Es macht ihnen trotzdem Spaß, aber ich würde eher sagen, das ist was Externes, weil man eben nicht das Ziel erreicht hat, aber das eben das auch das Teil des Spiels ist, dass eben das Ziel nicht erreicht werden soll. Wohingegen zum Beispiel bei anderen Spielen, wo eben diese Leidensfähigkeit auf andere Art und Weise geprüft wird, glaube ich, das Ganze wieder ein bisschen mehr zum eigentlichen Spiel und zum Spielerlebnis gehört. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad natürlich Einfluss auf den Spielspaß hat, aber verrückterweise, wie ich finde, positiv wie negativ. Ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad und hohe Frustmomente damit können trotzdem einen enormen Spaßfaktor bedeuten. Auch wenn das ein bisschen widersprüchlich klingt, glaube ich, funktioniert das trotzdem so. Ich glaube, wie gesagt, wir kennen das alle und gerade zum Beispiel, ich habe das bei Strategiespielen öfters mal. Und wenn ich zum fünften Mal die Mission spiele, dann frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Weil ich jetzt zum fünften Mal an irgendeiner Mission gescheitert bin, weil sie zum Beispiel zu schwer ist oder ich jetzt zum fünften Mal irgendwas falsch gemacht habe und es einfach nicht hinterherkomme und trotzdem probiere ich es ein sechstes Mal und habe trotzdem noch Spaß daran immer wieder. Oder was ich weiß, vielleicht auch ein Dark Souls, wo das mit reinführt. Wie gesagt, Dark Souls ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber in der Hinsicht passt es da trotzdem ganz gut rein, weil es eben da wieder allgemein auch für andere Spiele gelten würde, was man quasi dazu Dark Souls sagen kann. Dass eben dieser Frustmoment, ein zweites Mal zu sterben, trotzdem auch ausmacht, dass man noch ein drittes Mal aufsteht und wieder losläuft. Und wenn es einfach nur, sagen wir mal, die Dickköpfigkeit ist, dass man jetzt das verdammte Spiel besiegen möchte, das reicht ja im Notfall auch aus, weißt du, dass man halt sagt, so, du kannst mich mal, irgendwann kriege ich das jetzt einfach hin. Diese Faszination, glaube ich, macht durchaus auch das Spielerlebnis aus und ich glaube, deswegen ist auch Schwierigkeitsgrad was Wichtiges und ich glaube auch, wenn ein Skyrim nicht unbedingt davon lebt, dass es quasi schwer sein muss oder sowas. Und Skyrim hat eine andere Faszination. Habe ich trotzdem festgestellt, nachdem ich mir 3000 Mods installiert habe, die das Leben in Skyrim schwieriger gemacht haben, habe ich mehr Spaß am Spiel gehabt. Obwohl ich mehr arbeiten musste. Ja, also ich glaube einfach nur, dass halt Spielspaß halt eine sehr direkte Verknüpfung auch mit Schwierigkeit definitiv. Definitiv, also da würde ich hier voll zustimmen. Man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, da ist es etwas, da betreten wir sozusagen Terrevo, wo es, glaube ich, relativ schwer ist, objektiv zu sagen, inwiefern ja, das einen Einfluss hat. Ich denke, das ist wirklich von Person zu Person zu verschieden. Leidensfähigkeit und auch so dieser Wille, sich herausfordern zu wollen in einem bestimmten Maße. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass Spiele, also man kennt das ja, es ist so ein schmaler Grat, den der Entwickler da fahren muss. Also einerseits, ich bin gerne herausgefordert in dem Moment, wo ich dann das Gefühl, okay, ich bin da jetzt 4 und 5 Mal gestorben. Ich habe das Gefühl, ich hab's eigentlich schon fast, aber mir fehlt da noch so ein Ticken. Bin vielleicht ein Ticken unkonzentriert oder so, aber das treibt dich dann so an, eben dieses Gefühl. Anders ist dann, wenn du das Gefühl hast, du bist 5 Mal gestorben, weil irgendwie so ein random Bug drin war oder so. Oder irgendwie, wo das Gefühl, das ist unfair. Also der Schwierigkeitsgrad treibt dich dann auch nur dann an, wenn du wirklich das Gefühl hast, ey, ist es ein fairer Schwierigkeitsgrad, in Anführungszeichen. Also alles, was unfair ist, bringt mich dann wirklich eher dazu zu sagen, das Spiel kann mich jetzt wirklich mal. Weil ich es nicht einsehe, dass ich da jetzt verloren habe, wo ich nichts dafür konnte, wo wir jetzt natürlich wieder bei dieser Frustration eben sind. Aber ich kann das, aber ich bin auch der Meinung, dass eben wenn man als Spieler, also ich persönlich auch, der sich gerne herausfordert, ich habe zum Beispiel auch nicht das Verlangen, Topsin zu spielen und jeden Spieler 6-0 zu besiegen. Wenn man aus einem 5-Satz-Match rauskommt, dass man vielleicht noch im Tiebreak gewinnt oder irgendwie 5-Satz-Match 13-11 im 5. Satz gewinnt, dieses Gefühl, das du am Ende hast, ist ein ganz anderes, als wenn du halt, ja, durchgerusht bist und das Gefühl hattest, du gewinnst eh alles, der Gegner kann nichts gegen dich unternehmen. Ist super lame und super langweilig. Ist bei Sportspielen so, es ist bei allen anderen Spielen. So als bei Spielen, wo ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt diese faire Herausforderung für mich haben in dem Moment und dann dieses Gefühl von Accomplishment, wie man das eben, jetzt muss ich schon wieder Dark Souls sagen, aber. Ja, aber ich glaube, ganz gutes Beispiel, nur um es einzuwerfen gerade, dass du hast ja letztens erst, was heißt letztens, aber ist noch nicht so lange her, Tales gespielt, und da beim Endboss hast du ja auch, wie lange du an diesem Abend an diesem Endboss gesessen hast. Ich meine, wir sind ja 5-mal an der Tür vorbeigelaufen und immer mal wieder und dann bist du hier nochmal gestorben, ja, und da nochmal gestorben. Und man hat super gemerkt natürlich, dass es dich auch nervt, offensichtlich. Aber trotzdem haben wir die ganze Zeit gemerkt, dass es dir unendlich viel Spaß macht. Und als du dann durch warst, war das eine solch unglaubliche Befriedigung. Ich meine, das ist ja auch das Gleiche mit, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Sinne da reinpasst, aber wo du geredet hast von Leidensfähigkeit, Strategiespielen und so. Permadeath. Eine Eigenschaft, wo manche Spieler sich total grausen davor und dann auch wirklich das Gefühl haben, sie müssen das Spiel jetzt wieder durchspielen, ohne irgendwann sterben zu lassen und laden dann den Savegame über neu. Wobei ich das Gefühl habe, auch Permadeath, natürlich stört es dich in dem Moment, wenn ein ganz guter Charakter stirbt. Natürlich, es soll dich auch stören. Das ist ja das, was der Entwickler auch von dir haben möchte. Und du musst mit dieser Konsequenz umgehen. Natürlich hast du dann das Gefühl, oh, es wäre viel einfacher und auch vielleicht für dein Gewissen viel einfacher, dass du diesen Charakter einfach nochmal spielst und nochmal wiederbelebst und sagst, der soll nicht sterben. Andererseits habe ich ja wieder das Gefühl, ich persönlich habe meinen Spaß dabei, wirklich an diese Schwelle zwischen Leben und Tod so direkt zu haben. Also wirklich, klar hast du manchmal das Gefühl, oh Gott, da kommt jetzt plötzlich ein Charakter, hat irgendwie random luck, critical hit und dann ist dein Charakter tot und du hast das Gefühl, du konntest nichts dafür. Jetzt könnte ich natürlich sagen, es ist unfair, aber andererseits muss ich bei dem Beispiel wieder sagen, naja, es passiert halt mal, verirrter Pfeil, verirrter Schuss im Krieg und dann fällt halt dein Held mal. Passiert alles und natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist dieses Paradoxe. In einem denkst du halt so, oh Kacke, das darf nicht wahr sein. Ich habe den so hoch gelevelt. Und auf der anderen Seite hast du das Gefühl, oh, ist das irgendwie cool, weil du das Gefühl hast, okay, jetzt musst du unter erschwerten Bedingungen nochmal versuchen, okay, wie kann ich das nochmal umdrehen, obwohl das jetzt passiert ist. Jetzt kann ich, da fallen plötzlich dann andere Charaktere plötzlich in Spotlight und so weiter. Also das ich glaube, das ist ungefähr das Gleiche, was ja passiert bei Menschen, die gerne Dramen gucken. Ich meine, Leute, die Dramen gucken, also ich gehöre nicht so der Jan dazu, aber die wissen ganz genau, da werden schlimme Sachen passieren, wo du ein unangenehmes Gefühl hast, aber irgendwie hast du trotzdem Enjoyment daraus. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist vielleicht paradox zu sagen, aber es ist auch von Person zu Person verschieden. Wie gesagt, ich kenne viele Leute, die schon Permadeath mögen, in dem Sinne, dass es sie dazu zwingt, vor sich zu spielen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt perfekt machen und lade dann immer neu. Aber ich kenne auch Leute, die halt sagen, so wie ich, Permadeath ist halt cool, weil es genau dich in diese Situation wirft, so einen Verlust erleiden zu müssen. Ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, von Person zu Person verschieden, aber hat auf jeden Fall einen signifikanten Einfluss darauf, auf deinen Spielspaß für jede Person. Ja, definitiv. Ja, vielleicht abschließend nochmal kurz zur Frage zurückzukommen, die wir vorhin angeschnitten, aber glaube ich nie so richtig persönlich beantwortet haben, falls es überhaupt möglich ist, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber sind Spiele heutzutage zu einfach, sollten sie schwerer werden? Das ist ja sowieso so ein bisschen auch Ausgangspunkt unserer Diskussion gewesen. Vielleicht kann man das so als letztes Fazit quasi nochmal zusammenfassen. Ich fange einfach mal an, weil ich mir jetzt gerade schon kurz Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube grundlegend nicht, dass Spiele schwerer sein müssen. Ich glaube auch nicht, dass sie viel einfacher geworden sind, als das früher mal der Fall war. Ich glaube, dass wir halt in den Anfängen der großen Spielezeit, und damit rede ich jetzt nicht unbedingt von Atari, sondern sagen wir jetzt mal, wir fangen bei NES an, wo wir jetzt quasi so ein bisschen vergleichbar haben mit der heutigen Industrie, wo das so langsam losging. Ich glaube, dass in der Zeit der Schwierigkeitsgrad gezwungenermaßen vorhanden war, für die Zeit auch richtig war und das war auch in Ordnung. Bin aber nicht der Meinung, dass man das deswegen heute noch unbedingt braucht und bin vor allem auch der Meinung, dass diese rosarote Retro-Brille, die viele Leute aufhaben, nicht unbedingt repräsentiert, was sie heutzutage wirklich spielen wollen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die durchaus die ihren Spaß haben an derartigen Spielen und auch durchaus sich mehr schwierige Spiele wünschen würden. Ich glaube aber auch, dass diese Leute zum einen, wenn sie sich hinsetzen würden und tatsächlich nochmal Mega Man ausprobieren würden, halte ich es für sehr fragwürdig, wie viel Spaß sie dann noch wirklich mit haben würden. Und zum anderen bin ich auch der Meinung, dass es auch damals genug Spiele war, die verhältnismäßig einfach waren. Man hat natürlich von mir aus die Bockschweren in Erinnerung, weil man eben mit denen die intensivsten Erlebnisse hatte. Ich bin aber nicht der Meinung, dass tatsächlich so war, Spiele waren früher schwerer. Ich glaube, Spiele waren schon immer so. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Call of Duty nimmt, bin ich der Meinung, dass ein Call of Duty, wie ein Ego-Shooter nun mal ist, immer schwerer oder leichter sein kann. Das hat aber nichts wirklich damit zu tun, dass ein Call of Duty zu leicht oder zu schwer ist, sondern einfach nur, dass halt gerade im Shooter-Genre das Ganze eben relativ variabel ist und finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig, wie wir eben gerade auch schon zusammengefasst haben, gar nicht so wahnsinnig wichtig unbedingt ist. Und ein Skyrim zum Beispiel als Beispiel. Ein Skyrim funktioniert vom Prinzip her so wie die ganzen anderen Elder Scrolls-Teile auch. natürlich war Morrowind ein Stück weit schwerer, hauptsächlich, weil es noch nicht so viele Komfortfunktionen gab, wie es die jetzt in Skyrim gibt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der große Unterschied, den viele Leute da so ein bisschen, unter diesem Schwierigkeitsgrad sehen und wo viele Leute sagen, ich hätte gern wieder mehr schwere Spiele. Ich glaube, dass diese Leute tatsächlich meinen, dass sie mehr schwere Spiele wollen, beziehungsweise, dass heutzutage zu wenig schwere Spiele existieren. Ich glaube, die Spiele sind genauso schwer wie früher. Ich glaube, das Einzige, was quasi leichter geworden ist, ist das Drumherum, die Komfortfunktionen. Ich glaube nicht, dass in Skyrim grundlegend wesentlich einfacher ist als in Morrowind, aber es ist natürlich wesentlich praktischer, wenn du einfach nur durch die Welt skippen kannst, indem du halt Schnellreisefunktionen hast, zum Beispiel. Oder indem dir zum Beispiel Feinde besser angezeigt werden oder dergleichen. Das hat ja im Grunde genommen keinen großen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad, wenn du trotzdem da stehst und einfach nur klickst und den Feind kaputt hackst. Es hat nur was damit zu tun, wie du ihn entdeckst und wie du zu ihm hinkommst. Ich glaube, diese Komfortfunktionen, das sind die Sachen, die Leute heutzutage so ein bisschen unter Schwierigkeitsgrad fallen lassen, obwohl sie meiner Meinung nach überhaupt nicht dazugehören. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die die Leute vermissen, dass man sie eben früher, glaube ich, ein bisschen mehr erarbeiten musste. Das hat aber für mich eigentlich überhaupt nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir schwerere Spiele brauchen. Ich bin der Meinung, dass wir vielleicht ein etwas intelligenteres System brauchen, was Schwierigkeitsgrade angeht. Und ich bin der Meinung, dass man aus einem Skyrim-System mit mitlevelnden Monstern wesentlich mehr machen könnte, als es in Skyrim der Fall war. Ich habe gesehen, was mit Mods möglich war und wie viel besser das System hätte ausbalanciert werden können. Bin der Meinung, das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll gewesen und hätte einfach eine Option sein sollen im eigentlichen Spiel an sich, wo man einfach sagen kann, ich hätte gerne die realistische Hardcore-Version in Anführungsstrichen. Das wäre nicht besonders schwer zu realisieren gewesen. Und bin einfach der Meinung, dass einfach die Leute ein Stück weit mit dem Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders umgehen sollten, also die Entwicklerseite jetzt quasi, um den Schwierigkeitsgrad einfach ein bisschen intelligenter zu machen, um ihn ein bisschen dynamischer zu machen, um nicht zu haben, normal, schwer, sehr schwer oder von mir aus einfach normal und schwer, sondern einfach ein bisschen dynamisches System haben, das sich vielleicht auch ein bisschen an die Fähigkeiten des Spielers anpasst und vielleicht einfach auch mehr Optionen bietet, die eben spezifische Sachen schwerer oder einfacher machen, ohne dass man pauschal einfach bei allen Monstern 50% Leben raufschlägt und sagt, damit ist dann fertig. Ich mag Spiele, bei denen ich das Gefühl habe, der Schwierigkeitsgrad verändert tatsächlich was. Der macht das Spiel zum Beispiel komplexer. Das Spiel wird nicht unbedingt schwerer, es wird einfach nur komplexer. Zum Beispiel, wenn man eben in einem Taktik-Shooter ist, das einfach du mehr spezifische Befehle geben musst. Oder in einem Rollenspiel zum Beispiel, wie in einem Dragon Age, dass du dir halt einfach mehr Mühe geben musst. Du kannst es auch einfach spielen und dann werden die meisten Charaktersachen einfach automatisiert und das funktioniert so mit der Party. Du kannst aber auf hart spielen und das bedeutet, du musst einfach wirklich jedem deiner Kämpfer spezifische Befehle geben für jede Aktion, die er macht. Und ich finde, das ist so der richtige Weg, der man in der Zukunft wählen sollte. Ich bin nicht der Meinung, dass wir derzeit zu wenig schwere Spiele haben. Ich bin nur der Meinung, die Leute verstehen ein bisschen falsche Sachen unter dem Schwierigkeitsgrad und haben, glaube ich, auch nicht so ganz im Blick, wie früher Retro-Spiele wirklich schwer waren. Ja, um kurz noch was dazu zu sagen. Ich glaube halt auch wirklich, dass viele eben das als schwer auch empfunden haben. Also vielleicht auch deswegen also diese Retro-Spiele, was wir ja vorhin schon so ein bisschen ausgeschlossen haben aus dieser ganzen Schwierigkeitsgrad-Debatte, nämlich diese Spiele, die einfach so bockschwer waren, weil man sie einfach auswendig lernen musste, wie ein Battletoads eben. Das war einfach nicht... Ja, zum Beispiel. Weil wenn du halt die eine Stelle nicht wusstest, dass die Kombination so ist, dann hast du halt verloren. Also das war halt Trial and Error en masse. Natürlich kann man sagen, das ist jetzt in dem Sinne schwer, aber wobei ich das Gefühl habe, naja, das ist in dem Sinne meiner Meinung nach nicht wirklich in dem Sinne schwer. Es ist einfach nur, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, welchen Begriff ich da am besten nehmen soll. Ich möchte jetzt nicht sagen, dummes Spieldesign, weil ich es ja trotzdem gespielt habe und so, aber es ist in dem Sinne nicht herausfordernd schwer, sondern das war das Spiel, eigentlich ist es voll lame, wenn man es erstmal wüsste. Oder wenn man es erstmal so oft gespielt hat, dass man irgendwie genau weiß, was es ist, aber dann hast du nicht mehr dieses Gefühl von, ja, nicht mehr das Gefühl ein Accomplishment, weil das Gefühl ist, naja, es gab halt nur diesen einen Weg, den musste man nur nach langem hin und her kritzeln herausfinden. Ja, absolut. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, zu dem, was du auch gesagt hast. Ich persönlich glaube, ehrlich gesagt, ich würde nicht sagen per se, oh Gott, alle Spiele müssen schwerer sein, weil, wie ich auch gerade gesagt habe, es ist immer abhängig davon, was für ein Spiel es ist, wie die Rahmenbedingungen sind, was für ein Genre und was das Spiel irgendwie möchte. Also ich glaube nicht, dass per se jedes Spiel irgendwie ein schweres Schwierigkeitsgrad braucht, weil es gibt halt einfach Spiele im... Mir fällt da jetzt kein Beispiel ein, aber mal ganz plakativ, einfach mal so, ein Nintendo Land muss nicht schwer sein. Ja. Zum Beispiel. Also per se zu sagen, jedes Spiel muss schwerer werden, ist halt sinnlos, weil nicht jedes Spiel eben einen höheren Schwierigkeitsgrad erfordert, um eben das zu tun, was es tun möchte. Zum anderen, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass Spiele, also ich glaube, der Schwierigkeitsgrad, also dynamischer Schwierigkeitsgrad, wie du schon genannt hast, ist vielleicht etwas, womit Spieleentwickler mehr arbeiten sollen, also dass er sich mehr an die Fähigkeiten des Spielers anpasst, das ist natürlich auch etwas, was natürlich, wo man sagen muss, je nachdem, wie die technischen Möglichkeiten sind, eben, ich meine klar, KI-Technik und so weiter geht auch weiter voran und so weiter, inwiefern das dann später noch besser gemacht oder einfacher auch entwickelt werden kann, aber ich glaube, was für mich eigentlich immer den perfekten Schwierigkeitsgrad ausmacht, ist eigentlich der, dass ich das Gefühl habe, je nach Spiel, dass ich die Fähigkeiten, die mir das Spiel gibt, in irgendeiner Weise einsetzen muss, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Also so nach dem Motto, ein JRPG, in dem ich das Gefühl habe, ich werde 80% meiner besten Potions und Fähigkeiten nie benutzen müssen, um die Bosse zu besiegen, habe ich halt das Gefühl, da ist es jetzt, da habe ich das Gefühl, das ist zu leicht für das, was ich eigentlich kann. Während wenn ich aber das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt das Gefühl, okay, ich benutze alle meine Fähigkeiten und das Spiel ist trotzdem immer noch so, dass ich auch mal sterben kann und so weiter, dann habe ich das Gefühl, das ist der perfekte Schwierigkeitsgrad, weil das Spiel mir die, weil ich das Gefühl habe, diese Möglichkeiten, die ich habe, kann ich auch ein, muss ich auch einsetzen und ich habe nicht das Gefühl, ich bin in dem Sinne overpowered, weil ich diese Skills habe, wo ich sie gar nicht brauche. Ja. Also das ist, ich glaube, das ist das, das so, was ich eigentlich immer am liebsten habe. Und ich habe dann auch kein Problem damit, wenn ich dann, wie gesagt, wenn es dann in ein paar Spielen auch optionale Schwierigkeitsgrade gibt, weil es auch der Fall ist, es gibt nur mal Spielgenres, die habe ich schon so oft gespielt, da bin ich einfach besser drin. Also da ist natürlich auch das Ding, natürlich habe ich dann auch andere Anforderungen an das Spiel, weil ich natürlich bestimmte Sachen schon sehr viel mehr Intus habe. Wenn jemand, der halt schon 20 Jahre Ego-Shooter spielt, natürlich ist für den wahrscheinlich auch schwer zu einfach. Aber das ist dann wieder so eine andere Sache. Für mich ist ein Ego-Shooter auch schwer, viel zu schwer zum Beispiel, während dann vielleicht ein Tails auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad für mich genau richtig ist. Also pauschal zu sagen, Spiele müssen von der Grundweise schwerer werden, ja, bin ich sehr skeptisch, was diesen Ansatz so angeht. Also ich glaube, da das funktioniert so nicht. Ja, definitiv. Da sind wir uns dann ja quasi beide auch definitiv ein Stück weit einig. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, sind wir durch mit dem Hauptthema. Mir fallen gerade noch 3000 andere Dinge ein, die ich ganz gerne noch sagen würde, aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon wieder lang genug drüber geredet und das ist auch wieder so ein endloses Thema. Wie immer gilt, meldet euch bei uns mit euren Meinungen zu der ganzen Geschichte und dann würde ich sagen, wir gehen über zu unseren Tasties. Ja, wer fängt an? Du. Wer fängt an? Ja, stimmt, wer hat letzte Woche? Ich hab angefangen letztes Mal. Echt? Okay, ja. Gut. Ja, dann fange ich diesmal an. Ich habe diesmal auch wieder einen Spiele-Tasty und das passiert ja nun beileibe nicht immer, deswegen bin ich eigentlich immer ganz glücklich drüber. Auch wenn es ein kleinerer ist, auf jeden Fall ist. Wir haben hier, und das wurde ja auch im Podcast durchaus erwähnt, vor einiger Zeit eine LAN-Party gehabt und haben da so die Klassiker gespielt, Warcraft 3, Starcraft, Rise of Nations und dergleichen. Haben dann aber zwischendurch auch mal was Kurzweiligen besucht und da hat ein guter Kumpel von mir auf ein Spiel aufmerksam gemacht, das ich auch kannte, aber überhaupt gar nicht mehr auf dem Radar hatte, nämlich das Spiel Soldat. Und ich weiß nicht, ob es einige Leute von euch kennen oder nicht. Es ist anscheinend so ein kleiner Internet-Geheimtipp. Ich glaube, so richtig viel Bekanntheit hat es trotzdem noch nicht erlangt. Es ist ein polnisches Spiel und es ist vom Prinzip her ein ernst gemachtes Worms. Also es spielt sich vom Prinzip her genau wie Worms. Es ist so eine 2D-Landschaft. Es ist bloß, zum einen ist es nicht rundenbasiert, wie Worms nun mal ist im Normalfall, sondern komplett freie Action, jeder gegen jeden und man hat einfach Jetpacks und Waffen, springt in der Gegend rum und schießt aufeinander. Es ist schwer zu beschreiben, glaube ich. Es ist vom Prinzip her einfach so ein 2D-Sidescroller mit einem großen Level, wo alle gegen alle kämpfen oder eben auch ein Team kämpfen, Capture the Flag dergleichen, mit verschiedenen Waffen. Und es macht tatsächlich eine enorme Laune. Es ist nicht nur für LAN-Partys cool, es gibt auch einen relativ coolen Server-Browser und ja, auf der Website sagen sie irgendwie 30 Milliarden Spiele oder so ein Kram. Es sind auf jeden Fall ein Haufen Spiele. Man findet eigentlich immer ganz gut Matches, wenn man nur zwischendurch mal eine Runde spielen möchte. Und es macht wirklich eine Menge Laune. Wie gesagt, auf LAN-Partys gerade besonders empfehlenswert, aber auch allgemein so für zwischendurch, wenn man einfach so ein bisschen kurzweilige Action haben möchte. Es ist auf jeden Fall nett gemacht, cool gebalanced, hat ein extrem gutes Feeling, was zum Beispiel Geschwindigkeit angeht, was den Schwung der Masse angeht, wenn man eben mit seinem Jetpack sich in gewisse Richtungen katapultiert hat und so ein Kram. Die Waffen fühlen sich extrem cool an und sind sehr abwechslungsreich. Also durchaus ein sehr empfehlenswertes Spiel. Das Ganze ist, glaube ich, 18 Megabyte knapp groß oder so. Also wirklich, wirklich winzig. Das kann man sich einfach mal nebenher runterladen. Das passt ja fast auf eine Diskette. Es passt auf eine Diskette, richtig. Das kann man auch nicht mehr über viele Spiele sagen heutzutage, dass es fast auf eine Diskette gepasst hätte. Ja, richtig, es passt fast auf eine Diskette. Es ist super schnell runtergeladen, schnell installiert. Komplett umsonst, also es ist Free-to-Play. Und ja, dann könnt ihr einfach mal loslegen und ein bisschen rumballern. Es macht auf jeden Fall wirklich eine Menge Spaß und wie gesagt, schaut es euch einfach mal an, kann man nur empfehlen und es ist ein super kleines polnisches Team, das das wirklich sehr, sehr gut hingekriegt hat auf jeden Fall und ich finde, das dem gebührt auf jeden Fall definitiv Respekt, vor allem, weil sie es eben auch komplett umsonst anbieten und ihr quasi entsprechend überhaupt nichts falsch machen könnt, was das angeht. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr mal Bock auf ein bisschen kurzweilige Action habt mit Sidescrolling und Raketenwerfern. Ich stimme einfach mal zu, auch wenn ich das Spiel auf der LAN selbst gespielt habe, weil ich mich lieber mit Strategiespielen dann in der Zeit beschäftigt habe, wie was halt eher so mein Ding ist auf dem PC. Aber Ja, allein an den Gesichtsausdrücken der Leute, die das dann gespielt haben, wie sie dann gegenseitig angenickt haben und so weiter und die Freude in Merlins Gesicht, wenn er seinen Kumpel wieder ein Schnippchen geschlagen hat, zeigt ja eigentlich schon, dass dieses Spiel auf jeden Fall im Multiplayer sehr viel Spaß macht und auch für durchaus viel Kurzweile auch auf so einer LAN oder eben auch online eben sorgen kann. Auf jeden Fall, also schaut es euch einfach mal an. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen. Wie gesagt, im Geschenken-Gau schaut man sowieso nicht ins Maul. Das sowieso. Schaut einfach mal. Ja, und dann schieß los. Was ist dein Tasty diese Woche? Mein Tasty ist auch ein Spiel diese Woche. Und zwar ist ein Spiel für den Nintendo DS. Das heißt 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ist eine Visual Novel. Für die das nicht wissen, was es ist, stellt euch vor, ein Buch, wozu noch Bilder sind und man hin und wieder Entscheidungen treffen kann, Rätsel lösen muss. Also relativ wenig Interaktion in dem Sinne, aber ein relativ beliebtes Genre, vor allem in Japan. Es ist von Chunsoft entwickelt worden und es geht darum, du spielst eine Person, die eines Tages ja in einem Zimmer aufwacht, anscheinend auf einem größeren Schiff und man in einem, ja, mehr oder weniger in einem Thriller, in so einem ja, bisschen komischen Spiel gefangen ist. Und zwar ist es so, dass sich auf diesem Schiff 9 Personen befinden, denen allen eine Zahl von 1 bis 9 zugewiesen ist. Und ihr Ziel ist es, dieses Schiff zu verlassen lebendig. Sie haben dafür 9 Stunden Zeit. Es gibt 9 Türen, auf denen jeweils die Zahlen 1 bis 9 sind. Und der Ausgang ist die Tür mit der Nummer 9. Und um diese Türen zu öffnen, müssen eine bestimmte Anzahl von Personen mit einer bestimmten Nummernkombination durchgehen. Und in diesen Türen, in diesen Räumen gibt es dann verschiedene Rätsel, die man dann lösen muss, um eben weiterzukommen. Es kommt dann immer wieder, man muss dann hin und wieder Entscheidungen treffen. Also da muss man sich dann entscheiden, in welche Tür man reingehen muss, mit welchem Team oder welche Teammitglieder man mitnehmen möchte oder nicht. Und so brancht sich halt die ganze Story, also wie das Genre vielleicht schon sagt, Visual Novel, ist das Spiel extrem textlastig, extrem storylastig. Und es gibt 6 verschiedene Endings. Dadurch, dass man sich verschieden entscheiden kann, kann es verschiedene zu Enden kommen. Gute Endings, aber auch schlechte Endings. Und das Spiel macht unfassbar viel Spaß. Also Leute, die vor allem gerne so Thriller lesen oder auch sehen, wo es dann wirklich um Rätsel gibt, um Twists, um Story-Twists, um Twists bei Charakteren und so weiter, denen ist das Spiel auf jeden Fall sehr angeraten, weil ich hatte sehr viel Spaß damit, war teilweise sehr gefesselt von der Story, saß dann teilweise noch bis nachts dann am DS und hab dann ja die Story weitergelesen und weitergespielt, weil das wirklich super spannend gemacht ist. Es ist der erste Teil einer Reihe, also es gibt einen Nachfolger davon, Virtue's Last Reward, was auf dem 3DS und auf der Vita erschienen ist. Und ich werde es mir auch definitiv holen. Das Spiel gibt's leider, also 999 gibt's momentan leider nur in Amerika, aber der DS ist ja zum Glück region-free. Dementsprechend kann man das relativ einfach importieren. Glaube ich sogar Amazon.de führt sogar ein paar Exemplare davon. Also wer Bock mal drauf hat auf eine neue Videospielerfahrung, weil ich glaube, dass nicht so viele Visual Novels schon mal gespielt haben, können Sie das auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall super spannend und hat mir auf jeden Fall sehr viele Stunden Spielspaß bereitet. Vor allem, wenn man alle Endings sehen will, was man auch tun sollte, damit man die ganze Story und die ganzen Twists und so weiter versteht, ist man doch eine ganze Reihe von Zeit damit beschäftigt. Also auf jeden Fall Empfehlung von mir. Ja, ich habe keine Ahnung von Visual Novels, um ganz ehrlich zu sein, und muss mir das für Joe gerade erklären lassen, wie das Ganze funktioniert. aber tatsächlich hat Joe hier sehr, sehr lange Zeit immer in seinem Zimmer verbracht und immer, wenn man zwischendurch bei ihm vorbeiläuft, im Normalfall sitzt er an seinem PC oder einfach die Konsole läuft oder so ein Kram. Oder er liest halt gerade was, aber derzeit ist immer so relativ ruhig und er liegt einfach nur auf seinem Bett und hat den DS in der Hand. Gerade Joe, der nicht so ein riesen Handheld-Spieler ist, verbringt sehr, sehr viel Zeit auf jeden Fall mit diesem Spiel, von daher muss es definitiv gut sein. Ob das wirklich was für mich wäre, das wage ich zu bezweifeln, aber es sieht auf jeden Fall anscheinend für Genre-Liebhaber extrem cool aus, also ja. Man muss natürlich dazu sagen, dass solche Spiele, solche textlastigen Spiele auf dem Handheld meiner Meinung nach sehr gut funktionieren, also auch die Phoenix Wright-Reihe zum Beispiel, das sind Spiele, wo ich wirklich das Gefühl habe, die machen auf dem Handheld Sinn, weil sie auf der großen Konsole meiner Meinung nach nicht so viel Sinn machen. Und dementsprechend finde ich, das sind die Spiele, die eigentlich für die Handhelds fast am besten geeignet sind. Und ja, also ich hatte meinen Spaß, guckt euch das einfach mal an und probiert das gegebenenfalls aus. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, ja, dann sind wir quasi am Ende angelangt. Ich denke, es gibt auch nicht mehr groß anzufügen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, liked uns auf Facebook und schreibt gerne auch ein Review auf iTunes und liked uns da quasi auch oder das Äquivalent dazu. Und wenn ihr Bock habt, mit uns eine Runde zu zocken, dann ja, addet uns einfach bei League of Legends. Wie gesagt, ich glaube, ich werde auf jeden Fall meinen Nutzernamen da mal reinschmeißen bei uns im Post. Ja, kann ich auch mal meinen machen, auf jeden Fall. Richtig, und dann könnt ihr euch einfach mal melden und wenn ihr Bock habt, dann können wir eine Runde zusammen zocken. Wir sind beide definitiv noch nicht wahnsinnig gut, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Und wir sind unterhaltsam, da kann man ein bisschen zusammen im Raid-Call oder irgendwie TS rumhängen und ein bisschen quatschen. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, bei Multiplayer-Spielen macht der Schwierigkeitsgrad ja sowieso nichts aus. Also, oder? Richtig. Wir werden auch so unseren Spaß haben. Richtig. Ja, dann würde ich also sagen, genau, dann addet uns einfach, wenn ihr Bock drauf habt und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen auf jeden Fall wieder. Und ansonsten gilt natürlich, wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder sonstiges, auf jeden Fall melden. Entweder über unsere Facebook-Seite oder über unsere Webseite oder über E-Mail an commentaste@gmail.com oder neuerdings genau. Auch über Twitter. UncommonTaste ist nämlich auch auf Twitter vertreten, wie manche vielleicht schon gesehen Stimmt. haben. Und zwar sind wir zu finden unter dem Pseudonym @uncommon_taste, also eigentlich so wie immer. Also wer auf Twitter dabei ist, gerne followen oder auch gerne Message über Twitter schreiben, wir schauen da jetzt auch vorbei. Und natürlich auch zum Hauptthema, was haltet ihr vom momentanen Schwierigkeitsgrad in Spielen? Habt ihr das Gefühl, dass Spiele momentan zu einfach sind? Hättet ihr gerne, dass sie schwerer oder einfacher werden? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann auch einfach melden unter den Kanälen, die ich vorhin schon gesagt habe. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Rückmeldung und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Oder hören uns in 2 Wochen Fall. Wieder. Definitiv, ja, also dann macht es gut, bis in 2 Wochen und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade UncommonTaste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommonTaste.de. Auf Wiederschauen. Wiederhören.